Dorfschönheit. Hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Dorfschönheiten. Heute, ihr hört's wieder mit Hintergrundgeräuschen. Wir sind on tour. Wir on driven. The road again. Oh ja, wir driven gerade home. For Christmas. Und nicht. Leider noch nicht. Aber dann müssen wir noch ein paar Monate fahren, damit wir zu Christmas ankommen. Zur Christenmesse. Und neben mir ist natürlich, also mein Name ist Peter Stolz erstmal, und neben mir ist der herrlich elegante, und heute waren wir im Partnerlook, der fast eine Kopie von mir mittlerweile, Robert Meidel. Grüß dich, Peter Stolze. Nein, wir kopieren uns natürlich gegenseitig. Wir sind back. Größer denn je zuvor. Wahnsinn. Bigger. Better. Better. Fatter. And fatter. Ja, wir haben auch ordentlich gegessen heute. Und ja, eigentlich gar nicht so viel, was Pussis oder was? So viel war es eigentlich gar nicht. Lara Luft, verstehst du? Ja, wir waren heute auf der Mac. Und da gab's Magnum-Eis. Oder gab's das? Ich hab's nicht gesehen. Na, ich weiß nicht. Das war schon ein bisschen Produktplatzierung fast, gell? Ja, ja. Aber wie ihr wisst, sind wir arme Schlucker und verdienen nichts. Verfahren stattdessen Sprit, geben Geld aus. Ja. Aber es macht Spaß. Yeah. Denn, wie ihr alle wisst, Geld ausgeben macht immer Spaß. Ja, und die Mac, oder lang ausgesprochen Macnology, ist ja so ein Projekt, was es schon mehrfach gab, oder so ein Konzept, sag ich mal, für eine Art Messe mit Nerd-Inhalten der verschiedensten Kategorien. So waren Gaming dabei vertreten und es gab eine, wie ist die andere Halle? Otaku-Halle, glaube ich, direkt. Otaku-Halle, gell? Haben die Dinge gehabt, ja. Also im Prinzip so eine J-Halle, sag ich mal. Japanese. Horn. Untenrum. Natürlich auch in beiden Hallen gab es eine Stage, also eine schöne Bühne, auf der dann auch entsprechend ein Rahmenprogramm. Ich übersetze meine Fremdwörter mal gerne nochmal hinterher, gell? So nach dem Motto, falls ihr kein Englisch könnt, übersetze ich es gleich simultan. Wie die Frau gerade. Once again in English, please. Aber dazu später mehr. Ja, auf jeden Fall. Natürlich wird das Vorgespräch heute auch wieder wegfallen. Ja, das lassen wir heute mal weg. Wir haben letztes Mal, ihr habt quasi vor 2 Wochen das unglaubliche Glück gehabt, unseren zweitlängsten Podcast genießen zu dürfen. Das Bit Team 3. Das Einzige, was ich nur, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, Einzige, was ich nochmal droppen wollte, ein bisschen Knowledge droppen, unsere Stunden, die ihr mittlerweile hören könnt von uns, das finde ich wie ganz schön brachial. Statistiken mit Robert. Dip, dip, dip, dip, dip. Stellt euch einen Einspieler vor. Genau. Aber dip, dip, dip, dip, das muss sein. 89 Stunden. 10 Minuten und 25 Sekunden. Ich hab's mir sogar gemerkt. Krassomat, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. So lange könnt ihr uns jetzt am Stück hören. Ja. Oh yeah. So ein langes Stück haben wir. So, wir haben gerade die Autobahn betreten. Nur so zur Info. Das ist geil. Jetzt geht's richtig flott voran. Und genauso flott reden wir jetzt auch, weil wir auf der Autobahn sind. Wow, ist das schnell. Ich will erstmal von meinem Erlebnis auf der Herfahrt erzählen. Okay. Die Autobahnfahrt, das war, ich war ein bisschen spät dran, muss ich dazu sagen. Aus Gründen. Und muss einfach mal von meiner Autobahnfahrt des Todes erzählen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn man eine ganze Weile nicht mehr über 200 fährt und sich beeilen muss und dann über 200 fährt, wie man da wieder Affe auf dem Schleifstein da sitzt, was wie Elwood Blues, so Kopf, das Gesicht direkt hinter der Frontscheibe. Und der einfach nur denkt, ich muss jetzt dahin. Absolut krass. Und dann haben Peter und ich uns vor der Mac getroffen. Mac. Die für Macaroni steht. Macaroni. Oh, Entschuldigung, ist sonst nicht meine Art. Und es standen natürlich einige Leute auch an, als die Schlange war. Einige. Also es waren 2 Schlangen. Und die waren ultra lang auf jeden Fall. Und wir hatten ein bisschen das Glück, dass ein paar Leute vorne in der, schon ein bisschen eher da waren und vorne in der Schlange standen, zu dem wir uns dazu gesellen konnten. Und da mal ein Stück vorgegangen sind und gesagt haben, hey, na, hallo. Schön, dass ihr auch da seid. Und das hat uns ein bisschen Wartezeit erspart. Aber da muss man dazu sagen, das war auch so kurz vor 10 Uhr, sage ich mal. Ja. Also es war noch nicht offiziell eröffnet. Kurz vor der Öffnung. Um 10 hat die geöffnet. Ich war erst ein bisschen schockiert. Ich habe erst gedacht, oh oh, das wird heute voll so. Also ich habe schon wieder Bilder der Gamescom vor Augen gehabt, sag ich mal, genau, albtraumhaft vor mir gehabt und hab gedacht, oh oh, das wird verdammt voll heute. Verdammt! Verdammt! Und es ging aber dann doch recht schnell, muss man sagen. Also der Einlass ging gut vonstatten. Hätte natürlich schneller gehen können, aber das sagt man immer. Also ich fand's okay trotz allem. Ja. Gut, wir waren auch weiter vorne. Ich fand's echt in Ordnung. Somit waren wir eigentlich fix auf dem Gelände. Ja. Das war auf der Messe Erfurt. Also findet ja morgen noch einmal statt, einen Tag. Das ging jetzt über das ganze Wochenende. Ja, Freitag 5. bis Sonntag. Genau, 5. bis 7. Oktober. Und war eben auch das erste Format dieser Kategorie in Erfurt. Ja, war es nicht, oder? Die erste Mac? Die erste. Ich glaube, es gab vorher schon welche. Ich habe keine Ahnung. Vorhin in dem Programmheft gelesen. Deswegen habe ich vorhin nochmal zwischendurch ein bisschen geblättert. Das Boto Ramelow Sticker austeilt. Das auch. Aber dazu später mehr. Es gab so einen wunderschönen Katalog und Sammelalbum in einem. Und da waren so verschiedene Facts drin. Unter anderem ist ein bisschen was zur Vision der Mac. Irgendwie muss ich Mac immer so betonen. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie... Fucking epic. Dude, we're on Mac. Mac. In the world. In the world. Where nothing else matters. We go on the Mac. Where all nerds are packed into a giant concert hall. And under it is laying a big Allen bomb. And they hang together like magnets. Yeah. Oh yeah, that's fucking best English. It's magnificent. Ich bin heute ein bisschen, muss ich gleich dazu sagen, ich war heute ein bisschen on fire. Ich war on fire. Ich neige dann dazu, schnell auch peinlich zu werden. Weil ich dann einfach so hyped bin. Und, aber nice ist es. Ah, ich mag die trotzdem. Ich mag die. Ich habe vorhin diesen Blick auch gesehen. Wir standen in der Schlange und Robert hat mir zwischendurch so einen Blick zugeworfen. So mein typisches Lächeln. Genau, so ein Jack Blackisches Lächeln, sage ich jetzt mal einfach. Ja. Black-neckisches, könnte man eigentlich sagen. Black-neckisches. Lächeln war das. Also man hat einfach in diesem Blick den Hype gesehen, die Vorfreude und auch diesen so einen gewissen Biss. Ja. So was Kerniges, so nach dem Motto, wir ziehen das heute durch und das wird ein verdammt geiler Tag. Ja. Und so war es natürlich auch. Und halt zu entertainen, ja. Ich habe geentertained, wo ich konnte. Ja, man muss sagen, das ist echt, das merke ich immer wieder so, dass du hast da einen besseren Draht, auf die Leute zuzugehen. Ey. Ich bin da immer ganz schön zurückhaltend, sag ich mal. Und Robert ist da, moin! Moin, Peter! Moin, was geht? Die Haare sitzen! Was ist los, Brammen? Aber dazu später mehr. Jetzt haben wir es bestimmt dreimal schon gesagt. Ich glaube, wir müssen mal erzählen, was wir wirklich erlebt haben. Ja. Also, wir sind jetzt auf der Mac angekommen und haben uns dann gleich mit ganz viel Swag. Sagt man Swag noch überhaupt? Keine Ahnung. Entschuldigung. Aber man nimmt auf jeden Fall für YouTube-Videos noch Tags. Ja. Das gibt's auf jeden Fall noch. Und jetzt gibt's geile Facts von der Mac. Und jetzt fahre ich dir mal ein bisschen runter, meine geilen Gags. Oh yeah. Okay. Jetzt check's ich. Nee, scheiße. Ich check's. Okay. Okay, gut. Jetzt haben wir, glaube ich, fast jedes Wortspiel gemacht, was mit Mac geht. Vielleicht ich habe jetzt unterbrochen. Kürze. Und wir sind jetzt frisch angekommen auf der Mac. Und ich glaube, das wird ein neuer Button. Ey. Mac. Ich find's gut. Und direkt neben dem Eingang haben wir direkt die erste Halle gehabt, die Halle 1, und das war die Gaming-Halle. Und da haben wir uns natürlich direkt reinbegeben. Geworfen. Reingeworfen, ja. Wir sind da reinmarschiert wie sonst was. Und haben uns erstmal kurz einen Überblick verschafft und haben gleich so gesehen, was so unterwegs war und was es so gab an Ständen. Ja. Unter anderem haben wir gleich den Mac-Stand gesehen. Entschuldigung, den Mac-Stand. Mac. Den den Stand von diesem Event, von dieser Messe. Und ich wollte jetzt nicht nochmal das Wort sagen. Ja, das wird langsam ein bisschen extrem. Und haben dort dann auch gesehen, dass eben dort auch diese Programmhefte ausliegen, die wir uns auch dann erst später geholt haben, muss ich sagen. Und sind erstmal ein Stück rumgelaufen und haben gleich, einer der ersten Blicke, die wir gesehen haben, war natürlich gleich der Switch-Nintendo-Stand. Ja. Und der so ein bisschen kreisförmig aufgebaut war, an denen es dann verschiedene Spiele anzuspielen gab und anzutesten. Und zufälligerweise war gerade ein Spielplatz frei. Aber man muss sagen, wir waren mit die Ersten, die auch auf dem Gelände waren. Und deswegen waren da manche Spielstationen noch nicht besetzt. Und da hat man gleich das Glück, ach, hier ist sowas frei. Na. Gehen wir mal hin, dürfen wir? Ja, klar. Und sind direkt dran gegangen und haben mal Super Smash Brothers Brawl. Ultimate. A Brawl gab's schon, gell? Ultimate. Brawl ist... Genau. Nintendo, der Nachfolger vom N64. GameCube. Nintendo GameCube ist Brawl. Ist das schon zu alt? Ich habe gedacht, das wäre eins der letzten gewesen. Ey. Okay. Nee. Da sieht man, wie ich voll drin bin in dieser Reihe. Nicht. Wie ich mich auskenne. Nämlich ja. Nicht. Und ja, genau, das haben wir mal kurz angezockt, haben wir ein kurzes Duell gemacht. Robert hat den Pokémon-Trainer genommen. Ja, Ash. Ich dachte, man kämpft mit dem. Aber der stand nur im Hintergrund und hat Befehle gegeben. Da hat er so eine Art Manager dargestellt. Ja, oder? Ja, mal. Manager called my manager. Und ja, konnte man quasi immer hin und her switchen zwischen drei Pokémon. Zwischen Shiggy, zwischen Shiggy. Glurak. Nee, genau, Shiggy, Glurak und Bisaknoss. Das fand ich sehr, sehr nice. Mhm. Ich habe gewonnen. Ja, leider. Und Peter hat als Cloud Stripe gespielt. Stripe. Ich habe eigentlich den besten Stripe. Charakter genommen aus dem ganzen Spiel, aber ich habe leider... Ja, aber das ist ja kein neuer Charakter. Ich wollte einen neuen Charakter spielen. Gerade, vor allem, wir hatten es im letzten Podcast erst mit Final Fantasy 7 gleich gesagt, wie geil das ist. Aber ich habe leider keine geilen Moves rausbekommen. Ja, es war ein richtiges Noob-Battle. Also ich bin auch mit dem Pro-Controller gar nicht zurechtgekommen. Muss ich ehrlich sagen. Das war auch so, ja, das ging mir auch so. Das war auch so richtig so klischeehaft. So, also man kennt das ja manchmal... Wenn gerade ein paar richtig geile Gamer spielen, kommen immer mehr Leute dazu und gucken zu. Ja. Bei uns sind alle vorbeigelaufen. Bei uns sind alle vorbeigegangen, ah, das ist nichts. Da standen sogar welche hinter uns, haben sich rumgedreht und sind weggegangen eigentlich. Ja. Nee, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben wir uns mal kurz das Match geliefert, mal kurz reingeguckt. Ich muss sagen, es hat immer noch seinen Charme. Super Smash Brothers, ich habe das früher mal, ich glaube das letzte habe ich auf dem N64 gespielt. Ja, das ist das erste, ja. Und das letzte Mal, dass ich Super Smash Brothers gezockt habe. Das hat mir damals schon Spaß gemacht und so viel hat sich da für mich auch nicht verändert an dem Konzept. Das ist wahr. Das macht auch trotzdem immer noch Spaß und sind natürlich grafisch wesentlich geiler geworden. Es gibt mehr Charaktere und die Moves sind natürlich flüssiger und alles. Und es gibt mehr Stages. Und ja, das ist ein geiles Multiplayer-Game. Ich kann mir das nicht vorstellen, das Solo also zu spielen irgendwie. Ich kann mir das nicht vorstellen, einfach im Einspieler-Modus durchzuzocken. Weiß ich nicht. Geht schon auch mal. Ich hab's ja für die Wii U. Also den nicht geupdateten Teil, sag ich mal. Das ist ja quasi jetzt nur ein Update, ist kein neuer Teil. Aha. Kommen ein paar neue Charaktere dazu. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte gerne die neuen Charaktere spielen. Mhm. Unter anderem Ripley aus Samus, ja, Metroid. Metroid und den Pokémon-Trainer eben. Und ein Inkling von Splatoon und so. Mhm. Vier neue Charaktere. Ja, gibt's jetzt. Also es war ein kurzes, nicht episches Duell. Ja. Für uns episch. Ein epic Duel. Für alle anderen lame. Aber wir hatten Spaß. Das ja, war na klar. Und ich fand es mal cool, da mal Hand anzulegen und mal kurz durchzuprobieren. Weiterhin hatten sie noch so Super Mario Party, habe ich gesehen. Sowas hatten sie noch mit da. Natürlich hier Let's Go Evoli Pikachu hatten sie mit da. Ja. Aber da sind wir rundherum gegangen. Wir haben am Schluss noch mal kurz überlegt. Aber das kommt in 2 Wochen raus. Ist Quatsch. Warum das ich meine, jetzt Super Smash Brothers kommt auch demnächst raus, aber komm, was soll's. Dann haben wir auch noch, also wir haben uns dann erstmal so ein bisschen Überblick verschafft, hatten natürlich schon den nächsten oder den ersten Termin im Nacken, den wir schon fest auf dem Plan hatten, haben erstmal ein bisschen rumgeguckt, unter anderem haben wir nochmal Monster Hunter Generations Ultimate so irgendwie angezockt, oder ich hab's angezockt, hab es auch total verkackt. Meine erste Mission. Ich habe das Gefühl gehabt, ich spiele verdammt geil und dann bin ich gestorben. Verdammt geil. Beziehungsweise ich wurde bewusstlos. Ja. Menschen sterben nicht. Sie werden bewusstlos. Ja. So, aber es war trotzdem eine schöne Erfahrung. Das war das erste Mal, dass ich wirklich Monster Hunter mal ausprobiert habe überhaupt. Ich würde mich auch, glaube ich, dann eher erstmal für den einsteigerfreundlichen Teil, glaube ich, in Zukunft entscheiden. Für Monster Hunter, Entschuldigung, World. Aha. Und das wirklich mal ausprobieren, weil das wird echt von vielen Leuten empfohlen, so für den Einstieg. Und ja, ja, mal gucken. Ich muss ja sagen, für mich ist ja die Switch so eine Go-To-Konsole mittlerweile geworden, weil die einfach super praktisch ist. Und da gucke ich halt immer, was gibt's jetzt. Monster Hunter World gibt's ja zum Beispiel nicht für die Switch. Das ist ja quasi jetzt Stokofort, oder was? Nee, kommt gerade eine Marke rüber. Von mir? Schon wieder? Ich weiß nicht, vielleicht kommt's auch mit drauf. Entschuldigung, ist sonst nicht meine Art. Hier riecht's überall nach Kuhscheiße. Ja, genau. Aber dazu später mehr. Und deswegen hätte ich mich eher gefreut, dass Monster Hunter World auf die Switch kommt. So muss ich mich leider wahrscheinlich in den verbeißen, wenn ich mich mal durchringe irgendwann. Ja, ich bin trotzdem ein bisschen hooked, aber ja. Das Problem ist, ich habe momentan so viel offen. Ja, wie ist der Pile of Shame weg? Ist wirklich schlimm. Ja. Ja, und dann haben wir noch so ein bisschen rumgeguckt, erstmal einen Überblick verschafft. Es gab noch eine Indie-Arena mit da drin, die wir dann später noch angetestet haben. Ja. Und dann haben wir uns eigentlich erstmal so langsam zur Bühne begeben, zum ersten wichtigen Hauptpunkt unseres heutigen Tages. Das waren natürlich die Rocket Beans. Yay. Und die hatten nämlich von 11 Uhr bis 11.45 Uhr Stage Time, genau, in der Gaming-Halle und haben einen Massenschnickschnackschnuck veranstaltet bzw. gespielt mit den, ja, Leuten vor der Bühne. Natürlich haben wir uns das nicht nehmen lassen, haben uns direkt mittig vor die Bühne gepresst. Man muss dazu sagen, wir sahen heute aus wie Zwillinge. Deswegen kam das vorhin auch diese Anspielung mit der Kopie. Ihr werdet das Foto sehen, genau, von Rocket Beans und uns. Du musst einfach mal nachgucken, wir hatten heute Zwillings-Style. Genau. Wir wurden sogar unterwegs auch mal gefragt, seid ihr Zwillinge? Können das sein? Ja, genau. Das fand ich zwar ein bisschen abwegig, aber okay. Okay. Aber ich glaube, das ist, sobald du dich gleich kleidest. Brother from another mother. Und dann nicht total anders aussiehst, sag ich mal. Ein bisschen, ja, Ähnlichkeiten noch hast, sag ich mal. Ja, ne, wenn beide eine Brille tragen, 3 Tage Bart so ungefähr, was bei mir, genau, 1,5 Monats Bart ist mittlerweile. Ja, ich glaube, dann entsteht umso mehr dieser Eindruck. Ich sehe langsam aus wie wunderbehaart. Wunderbehaart. Es wächst und gedeiht. Ja. Vor sich hin. Ja, und dann, wie gesagt, waren wir bei diesem Massenschnick-Schnack-Schnuck dabei und haben uns gebettelt. In der uns gebettelt. Und, genau, man muss dazu sagen, es waren Etienne, Nils und Simon vor Ort. Und das Massenschnick-Schnack-Schnuck hat so funktioniert, wer das nicht kennt, es hat sich dann einer von den dreien vorne hingestellt und war quasi der Gegner fürs Publikum und hat dann eben immer die Ansagen gemacht, hat gesagt, Schnick, Schnack, Schnuck und hat dann etwas gezeigt. Und die ganze Masse hat mitgemacht und wer eben entsprechend rausgeflogen ist, durfte danach die Hand nicht mehr heben. So, genau. Das hat natürlich ein bisschen gewissermaßen auf Vertrauen beruht, sag ich mal. Aber es hat gut geklappt. Genau, je weniger, es hat gut geklappt. Und auch je weniger das Worten, sag ich mal, desto übersichtlicher war das dann auch, umso mehr konnte man das auch kontrollieren und einsehen, ja, wer noch dabei ist und wer nicht. So. Umso weniger konnte man bescheißen, ja, auf Deutsch gesagt. So, und das hat echt Spaß gemacht. Es hat echt Spaß gemacht, sich mit den Jungs zu battlen. Ich, ja, ich war voll lame, ich war voll der Noob. Am Anfang habe ich gedacht, echt, wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, for real? Die wollen echt Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Und habe so ein bisschen gedacht, das könnte lame werden. So. Aber es hat echt Spaß gemacht. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Und die müssen das auch schon mal gemacht haben, die Jungs. Das habe ich leider auch verpasst. Ich weiß nicht, wo die das gemacht haben, sie haben es auch nicht erwähnt. Ja. War aber cool, wirklich. Und ja, Robert ist leider immer so, nach 2-3 Runden warst du mal raus, ja, gell? Ja. Ich bin zumindest bei den ersten 2 Runden gegen Etienne und Nils relativ weit gekommen. Gegen den ihrer Mindtricks bin ich gut angekommen. Hab dann immer so mein Setting gehabt, wo ich dachte, okay, jetzt kommt das. Oder auf die, mit der Nummer gehst du sicher, sag ich mal. Die werden auf jeden Fall, entweder nehmen sie Schere oder Stein. Ja. Mit Stein bist du sicher gegen beides, sag ich mal, gell? Ja. So, aber gegen Nils war mir das dann auch zu konfus, da bin ich dann auch relativ zeitig raus. Es ging, da warst du auch noch. Nee, bei Nils warst du das erste. Nicht bei Nils, bei Simon. Ja. Bei Simon meine ich. Bei Nils wärst du nur noch eine Runde weitergekommen, dann wärst du im Finale gewesen. Ja, quasi. Die haben dann immer so die letzten 4 und bei den ersten beiden waren es immer die letzten 4, die sie dann vorgeholt haben, damit es dann übersichtlicher war, dass, ja, man gut sehen konnte. was die zeigen, und das hat auch nochmal den Spannungsfaktor erhöht, fand ich. Das hat ja, immer so ein Kribbeln erzeugt, sag ich mal. Jetzt geht's Community auf die Community näher und so. Hm? Ja. Und es war echt cool als Club. Ich würde sagen, ich würde behaupten von mir, ich bin zweimal in der Top 10 gewesen, auf jeden Fall. Ja, bestimmt. Top 10 Schnick, Schnack, Schnuck Battle. Twice. Yeah, yeah, yeah. At Mac. Mac. Mac. Ja, Entschuldigung. Hab ich verpasst. Bei Simon war für mich das absolute Highlight. Der hat es erstmal halb verkackt. Ja. Hat selber von sich gesagt, oh, ich glaube, ich bin der dümmste Mensch für genau. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck, Schere. Weil man hat das nebenbei erstmal noch gebrüllt wie in so einem Anime. Ja. Und da auf über die Bühne gesprungen und irgendwelche Verrenkungen gemacht. Das sah aus wie so ein halbes Schnick-Schnack-Schnuck-Ballett. Und nebenbei ja wirklich auch diese Bewegung, die er nebenbei gemacht hat. Also das war so behämmert teilweise, aber auch totale Unterhaltung pur. Ja. Also ich habe mich kaputt gelacht. Das war echt so im Schnick-Schnack-Schnuck-Battle mein Highlight, ey. Und zwischendurch haben sie auch immer ein bisschen was erzählt. Die Jungs sagen immer, wenn eine Runde rum war, ja. Also natürlich gab es ein Eingangsgespräch und dann nach der ersten Runde gab es erstmal wieder ein kleines Gespräch und haben dann auch natürlich Fanfragen zugelassen. Die erste Frage war original. Ja, ich wollte mal fragen, wo ist Budi? Ja, stimmt. Und Etienne auch original. Ist das dein Ernst? Seine erste Frage an uns ist, wo ist Budi? Und dann kam natürlich auch noch so ein leichter Hauch von rassistischen Gags noch mit drunter, so ungefähr. Nee, ich hab dann okay, vorgebrüllt, Budi ist so klein! Und das haben sie irgendwie missverstanden. Ja, wir suchen uns einfach einen anderen Asiaten. Und lustigerweise wurden dann auch ein, zwei waren natürlich auch im Publikum, gell, und die wurden dann auch gleich gezeigt. Dann, das kann man jetzt nicht bringen, wie weit kann man gehen für einen Gag, gell? Ja, es war eine riesige Leinwand hinter denen und da waren auch zwei Kameraleute sogar. Und wir waren auch öfters mal auf der Video-Wall zu sehen, sag ich mal. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Die Dipper Brothers. Haltet Ausschau nach den Dippers. Den Dippers. Die Flippers haben Konkurrenz bekommen. Flip und Flipper. Flip und Flipper. Wer ist Dipper? Ne, Dip und Dipper. Abgedippt. Abgedippt. How deep is your love? How deep is your love? Okay. Und ich habe dann irgendwann zu Peter, ich sage dann zu Peter, ey, mir fällt aber auch nichts ein. Und dann fällt mir irgendwann ein, du könntest Etienne fragen, ob er eines seiner Stand-Up-Routinen abspult. Und dann habe ich schon gesagt, hier, dann machst du ein Foto von mir. Und dann kam die zweite Runde. Da ist mir mitten in der zweiten Runde eingefallen, ja, wir könnten auch fragen, wie es eigentlich mit Bumsen jetzt aussieht, wann es endlich rauskommt. Insider wissen Bescheid. Und dann bin ich dann tatsächlich vorgegangen. Und er hat mich Etienne mit seiner Frage komplett aus dem Konzept gebracht. Super krass. Ey, was ist denn das für eine Mütze? Ich sag, ich bin Robert erstmal. Und dann muss ich mich sogar rumdrehen zu Peter, weil ich sowas von Loch im Kopf hatte, weil ich mich so auf die Frage konzentriert habe. Und dann habe ich die Frage eben gestellt. Keiner hat gelacht. Ja? Es waren so gefühlt keine Fans so richtig dabei. Mhm. Keine Hardcore-Fans. Und dann haben sie halt erklärt, was mit Bumsen jetzt auf sich hat. Das war sehr, sehr geil. Das war quasi schon meine erste Berührung mit den Jungs von den Beans. Mhm. Geil. Auf jeden Fall, für mich war es großes Kino, ey. Ja, Peter sagt, es war da schon so der Moment, wo ich mir dachte, es ist schon ganz schön geil. Du warst auch, also das hat man danach auch gemerkt, du hast ja auch selbst gesagt, das Highlight war schon jetzt mit dabei. Ja, genau. Genau. Aber es sollte noch besser kommen. Yeah. Auf dem Mac! Fortsetzung von Cliffhanger. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Nein, jo. Quatsch. Und da sind wir wieder. Genau. Danach sind wir dann im Endeffekt ein bisschen weitergezogen, haben uns erstmal weiter ein bisschen angeguckt, was in der Halle noch ist, und haben uns dann auch direkt die andere Halle mal angeguckt, um erstmal einen Überblick uns zu verschaffen. Die Otaku-Halle. Genau, die Otaku-Halle. Und natürlich hatten wir schon auf dem Schirm unseren nächsten Termin, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja. Wir wollten natürlich zur Signing-Sessions, also Sessions von Rocket Beans, genau. Es gab mehrere Signing-Sessions, unter anderem Paluten. War quasi parallel. Genau, das war parallel zu Rocket Beans, wo die auch Schnick nach Schnuck gemacht haben. Genau. Dann, mehr war, glaube ich, an dem Tag selber nicht jetzt heute, aber zum Beispiel gestern am Freitag war Lara Loft, glaube ich, auch Pete's Meet Signing Session. Und also man hatte da wirklich mehrere Gelegenheiten an den verschiedenen Tagen, auch unterschiedliche Autogramme abzugreifen. So. Jedenfalls sind wir erstmal zur Otaku-Bühne gegangen, beziehungsweise in die Halle gegangen, haben uns da erstmal einen Überblick durchgelaufen, ja. Genau, da waren dann auch verschiedene Merchandise-Stände. Merchenschweiß. Es gab diverse Händler auch von diversen Accessoires und sowas, Ringen, ja, Schmuck, Cosplay-Klamotten, handgemachte Sachen waren auch da. Viele, die Artprints verkauft haben. Mhm. Richtig geile Sachen eigentlich. Genau, und natürlich auch Mangas und Videos, DVDs, Blu-rays, alles. Tankas. Genau. Poster. Gott, der war scheiße. Alles, was das Otaku-Herz natürlich begehrt. Begehrt, ja. Und dann war natürlich da auch noch die Stage, die Otaku-Stage, auf der Nino Kerl von Ninotaku TV natürlich die Moderation übernommen hat und den man dort natürlich live ein bisschen in Augenschein nehmen konnte und hören konnte und erleben konnte, nicht ganz anfassen konnte, weil er war zu weit weg, aber ja. Der also eben dort auch durchs Bühnenprogramm geleitet hat und geführt hat, ne? Ja. Jetzt überlege ich gerade, waren wir dort schon? Achso, ja, der hatte gerade ein Interview, hatte er gerade. Patrick Kelly, glaube ich. Das ist der Verlorene. Das ist Michael Patrick Kelly, das ist von... War das von der Kelly Family. Wie ist der? Kelly? Nee. Keine Ahnung. Wie hieß der Typ vorhin? Naja, wie auch immer. Ich dachte irgendwie Patrick Kelly, ey. Ja, okay. Günther hieß der. Günther Kelly. Das ist der deutsche Verwandte. Ja. Der Kelly Family. Der Abkömmling. Der Abkömmling. Der Absprössling und Kömmling. Sehr bekömmlich, dieser Abkömmling. Oh Gott. Und jedenfalls. Find die Kurve. Haben wir dort erstmal ein bisschen eine Runde gedreht, haben erstmal geguckt, was gibt's noch. Ja. Sind dann noch weiter in den dritten Bereich, den es noch gab, den Fangrass-Bereich. Der bestand dann noch aus einem Anime-Kino und einem Panel, verschiedenen Panels, die dort angeboten wurden, ja, Workshops. Ja, das war so der grobe Umriss, was es so gab. Diese drei Bereiche, sag ich mal. Ja. Der Fangrass-Bereich war natürlich dann in verschiedenen eher Seminarräumen für mich. Also das waren schon größere Seminarräume. Ja. Hat das stattgefunden und wie gesagt, wir haben uns erstmal einen umfassenden Überblick verschafft und erstmal umgeschaut. Orientierungslauf. Was, genau. Also was findet an den verschiedenen Punkten auch statt? Was steht im Programm? Wo können wir hin? Wo wollen wir vielleicht noch hin? Was steht an? Was geht ab? Ja. So. Und der nächste größere Termin war dann natürlich auch die Signing-Session im Endeffekt. Wir sind dann wieder zurück in die Gaming-Halle. Hm. Ja, und wir haben uns natürlich gleich rechtzeitig angestellt für die Rocket Beans. Ja, eine Viertelstunde vorher ungefähr. Mhm. Und haben das gleich genutzt, unseren Platz möglichst weit vorne und haben ihn gehalten. Erzähl ruhig mal und weiter. Und haben natürlich Tankpause. Ich tanke so gern. Yeah. Ich tanke Benzin. Tankst du Benzin? Ja, na klar. Ich tanke Benzin. Benzin. Ja, und dann waren wir natürlich bei der Signing Session, haben dort ein bisschen gewartet in der Schlange. Es hat natürlich ein bisschen gedauert, bis die Rocket Beans da waren. Also wir waren natürlich zu früh dran. Wir haben ungefähr eine halbe Stunde gewartet eigentlich dann, weil wir rechtzeitig da sein wollten und auf keinen Fall zu lange warten wollten, also möglichst einen Platz weit vorne in der Schlange uns sichern wollten. Und da haben wir auch noch ein paar lustige Gespräche geführt. Parallel dazu muss man sagen, diese Signing Session Area war direkt neben der Bühne in der Gaming Halle in der Ecke. Und parallel hat auch auf der Bühne auch was stattgefunden. Da haben sie vier Folgen von Adventure Time gezeigt in der Zwischenzeit. Da konnte man nebenbei auch immer ein bisschen rüber gucken und da ein bisschen schauen. Also stand auch da, vier neue Folgen müssen das gewesen sein. Ich kenne mich nun leider nicht so bei Adventure Time aus. Robert hat wohl jetzt damit angefangen, da muss ich mir mal ein bisschen was reinpressen, ein bisschen was nachholen und mal gucken, damit wir anfangen. Also war ganz lustig, was man da so gesehen hat. Ja, und haben uns auch ein bisschen nett unterhalten dann in dieser Schlange. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis die Rocket Beans natürlich dann kamen, nachdem dann unsere Wartezeit um war. Ging es dann relativ schnell, man ist dann nach vorne gekommen und dann ging es mir persönlich ein bisschen so, Robert hatte schon relativ feste Vorstellungen, was unterzeichnet werden sollte und wie es am besten unterzeichnet werden sollte. Und bei mir war es so, ich habe ja da gar nicht so die Gedanken drüber gemacht. Und das hat mich auch fast ein bisschen geärgert, ein bisschen genervt, weil Robert so geile Ideen hatte. Und dachte dann so, ach fuck, hättest du dir darüber mal richtig Gedanken gemacht und was Ordentliches mitgebracht, was so zu Gaming passt oder zum Rocket Beans, und hättest du das unterschreiben lassen oder unterzeichnen lassen. Das war dann ein bisschen ärgerlich für mich persönlich. Wir waren ja nun beide mit den Mützen vor Ort, mit den Dipper-Mützen von Gravity Falls. Und Robert hat gleich gesagt, ja, natürlich, auf die Dipper-Mütze müssen seine Autogramme drauf. Ich kaufe mir eine neue, so ungefähr. Was kostet die Welt? Ich kaufe mir einfach eine zweite, Hauptsache die Autogramme da drauf. Und habe mich dann echt entschlossen. Robert freut sich gerade drüber, dass er genau 55 Euro getankt hat. Gerade angeklopft. Ich dachte schon, er will Führerschein und Papiere von mir. Obwohl ich nur Beifahrer bin. Das kann er vergessen. Ja, jedenfalls, jetzt hat er mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Genau, er hat diese Mütze natürlich schon in der Vorstellung gehabt und er hat zusätzlich noch ein Buch von Stephen King dabei gehabt. Zwar irgendein Buch von der Reihe Der dunkle Turm natürlich, wo er auch schon Dominic Hammes drin hatte. Und sein Vorhaben war eigentlich dann auch, dass nur Simon dazukommt, was ein bisschen schief gegangen ist. Als wir dann vorne waren bei den drei Jungs, ging es dann relativ schnell. Ich habe mich dazu entschlossen, in meinem neuen Notizbuch einfach vorne im Einband schnell auf der ersten Seite die drei unterschreiben zu lassen. Es war einfach nur so ein ganz schlechtes Marvel-Notizbuch, was ich mir neulich günstig geschossen habe. Aber mich stört es nicht. Ich mache dann irgendwann die erste Seite, die schneide ich mir dann mal ab. Und dann habe ich da wie so eine Autogrammkarte, sag ich mal, für mich. Kann man dann immer noch gestalten mit verschiedenen Sachen. Also für mich okay und hat auch gereicht. Also vollkommen in Ordnung. Ja, und bei Robert ist, wie gesagt, auf jeden Fall die Dipper Cap geworden, die unterzeichnet wurde. Und alles in Ordnung. Und zusätzlich wurde noch natürlich sein Buch unterzeichnet, aber nicht so, wie er das geplant hatte eben. Sondern es haben in der Hektik alle drei unterzeichnet und Robert hat sich ein bisschen geärgert. Fuck, ich wollte eigentlich nur Simon. Ja, egal. Hey, komm. Bonus. Bonus. Bonus. Ich sammle Bonus-Unterschriften. Sammeln wir Bonus-Punkte. Also da war auch wieder so ein Moment, wo ich hinter Peter stand, hab einfach nur gegrinst und hab Peter angeguckt. Und ach, ich muss noch Licht anmachen, ne? Und Peter hat einfach nur gelacht. Es war nämlich Grinsekatze-Style. Ja, ich fand's cool. Ich habe mich riesig gefreut. Ich werde da wieder zum kleinen Kind. Das ist mir voll egal, da bin ich voll Fanboy. Und vorher kam ja noch Peter lang. Peter! Ja, stimmt. Da kam noch Peter von Pete Smith vorbei. Und Robert hat einfach mal so rübergekrönt. Der war natürlich im Stress, was hatte zu tun, musste zum nächsten Termin eilen. Die waren ja auch mit Hauptsponsor oder wie sagt man, Hauptpartner. Die haben Anteile an dieser Veranstaltung. Also die sind, ist halt einfach so. Also mit Veranstalter sogar demnach. Ja, stehen ja auch ganz prominent. Stehen ja auch ganz prominent auf der Fresse. Selbstzerstörung aktiviert. Ja, auf der Fresse stehen. Die stehen ja ganz prominent auf der Karte, auf der Eintrittskarte. So, jetzt habe ich es. Entschuldigt bitte. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Ich habe gerade die Schürze zerballert. Kann man schon mal machen. Die arme Schürze. Okay, und damit gehen wir in eine kurze Pause. Wir machen nämlich jetzt ein kleines... Ich würde halt noch was zu den Rocket Beans sagen. Ach so, okay, warst du jetzt schon mit den Rocket Beans fertig? Ich war jetzt bei der Signing-Session gerade. Ja. Na? Also, was wir auch noch vergessen haben. Ich würde die Signing-Session jetzt noch abfrühstücken quasi. Ja, okay. Und dann Pause. Wir wollen nämlich kleiner was essen. Ich habe über den ganzen Tag verteilt zwei Brötchen gegessen. Ohne Babybell. Jetzt müsst ihr euch so eine Geigenmusik vorstellen, so die langsam eingespielt wird. Hello, darkness, my old friend. Pass auf, die Signing Session. Also, es war auf jeden Fall gut, dass wir so früh da waren. Und es ist richtig nice gewesen. Ich habe mich richtig gefreut, den Jungs mal die Hand gegeben und... die sind doch kleiner, als ich gedacht habe. Gerade Simon. Hm? So körpergrößentechnisch. So. Geile Dudes. Ich konnte alles loswerden, was ich sagen wollte. Hier, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und Peter sogar, danke für alles. So. Hm. Richtig geil. Die haben sich auch, also. Das liegt mir immer am Herzen, das auch mal so zu sagen, weißt du? Ja. War schon richtig geil. Da habe ich mir das unterschreiben lassen. Ich habe mir auf meine Dipper-Mütze unterschreiben lassen. Mhm. Ich kaufe mir jetzt eine neue. Und entschuldig bitte. Das habe ich jetzt eben alles schon mal so ein bisschen erzählt. Ach so, Entschuldigung. Also wie gesagt, es war toll. Ich war ganz schön aufgeregt wieder. Ich war auch, wo ich die Frage gestellt habe, ganz schön aufgeregt. Es war richtig toll. Mhm. Ja, also, auch nochmal Simon zu sagen, dass ich Riesenclub 19 Fan bin, der Stephen King Podcast. Da hätten wir auch wieder Stephen King in dieser Folge untergebracht. Und ja, toll. War richtig geil. Und da habe ich ihm nochmal gesagt, ja, also vielen Dank. Ja, wir sind schon ganz weit, es geht bald weiter und wir haben heute eine Infofolge rausgehauen und so weiter. Er hat total drauf angesprochen, ja, total. Mhm. Sich gleich mit mir unterhalten, so, das fand ich echt nice. Da merkt man auch, dass das so ein Herzensprojekt auch wieder ist, gell? Ja, dass auf jeden Fall. Dass er da so voll drin ist. Hm? Auf jeden Fall. Etienne, geil, richtig geil. Ein paar dumme Sprüche gekloppt, haben die Leute einfach nur gefeiert. Ich sag, Etienne, das kannst du besser! Ich hab die nach uns gekommen sind, von denen habe ich ein Foto gemacht. Mhm. Etienne ist aber auch gleich drauf angesprungen, gell? Ja. Hat dann so richtig wie so ein Model so gleich die Schulter gezogen und na. Zack. Richtig. Jetzt mal so im Kopf hängen lassen und dann sah aus, als wäre er eingeschlafen. So. Als Gag dann noch. Richtig geil. Also Etienne auch in Höchstform. Ja, der war richtig gut drauf. Ja, richtig nice. War richtig schön. Auf jeden Fall. Ich möchte am liebsten nochmal. Ich möchte nochmal. No, ja. Kein Problem. Nächstes Mal Hamburg. Ja, vielleicht. Irgendwann gibt es mal eine Sonderfolge Traveling nach Hamburg. Irgendwann. Irgendwann. Hoffentlich. Das ist so ein Herzensprojekt von mir, was ich gerne mal mit dir machen würde. Mhm. Na, ich bin auf jeden Fall dabei. Meine Damen und Herren, wir müssen jetzt was essen. Da fahren wir dann hin mit den Rocket Benz. Also die Begegnung war quasi magisch. Magisch. Nicht schlecht. Und ja, dann bis gleich. Wir melden uns. So, bis gleich. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Ich habe jetzt einfach hier die Aufnahme gestartet. Und ich freue mich, dass ihr noch da seid. Und jetzt ja, stelle ich mal schnell die Tachoanzeige auf Null. Und wir freuen uns. Wir dürfen euch jetzt nämlich berichten, wonach wir bei den Rocket Beats waren. Und zwar waren wir wieder in der Otaku-Halle bei Ninotaku beim Anime-Quiz. Und Peter hat sich nicht getraut, obwohl er gewonnen hätte. Ja, ich weiß nicht. Ja. Ich meine, da waren ein paar Fragen dabei, die konnte man wissen. Ein paar konnte man sich ein bisschen erschließen oder zurechtraten, sage ich mal. Es waren natürlich auch bekannte Anime dabei. Muss man sagen. Ja. Unter anderem natürlich waren Fragen zu Attack on Titan. Death Note, was ja. Wir auch schon. Ich habe sogar auch relativ viel gewusst eigentlich. Detective Conan war dabei. Bleach war mal was dabei. Natürlich, was nicht fehlen darf, One Piece. Ja. Ganz lustig fand ich eigentlich das Auswahlverfahren. Nino war dort auf der Bühne mit seiner Assistentin, glaube ich, ist das, oder wer das auch immer ist. Mit so einer jungen Frau mit langen schwarzen Haaren. Ich glaube, die habe ich auch schon mal gesehen auf seinem Kanal. Ah. Kann sein, dass ich mich täusche. Kann sein. Muss aber nicht. Dazu äußere ich mich nicht. Das könnte die Bevölkerung verunsichern. So. Und jedenfalls hat dann jeder von den beiden immer einen Quiz-Duellanten rausgesucht. Ja. Zeit für ein Duell. Genau. Ninotaku. Haben wir eigentlich nicht erzählt, dass wir, dass es jetzt weiter um die Mac geht? Es geht auf jeden Fall um die Mac. Und wir haben gerade unsere Macen gefüllt. Und jetzt geht es uns wieder besser. Und ja, und jedenfalls hat dann immer jeder einen rausgesucht und ich fand eben schon ganz lustig, Nino hat so richtig klischeehaft für zwei Quizrunden einfach mal Leute rausgesucht, die irgendwas mit One Piece anhatten. Ja. Also die Leute konnten sich natürlich freiwillig melden, konnten die Hand heben und Nino wirklich zweimal einfach Leute rausgesucht. Ah, du hast ja eine Trafalgar Law Mütze auf, gell? Sehe ich das richtig? Ja, da komm doch mal vor. Was bist du? Das fand ich so gut. Ja. Aber das ist halt so typisch Nino. Der Kerl. Herrlich, den kannst herrlich. Du gut beeindrucken. Mit One Piece. Und ja, die Assistenten hatten auch mal jemanden rausgesucht. Die haben sich dann duelliert. Da gab es dann meistens mal 4 Fragen. Und je nachdem noch eine Stichfrage. Und cool war auch, es gab immer eigentlich 2 Preise, die sie anders vorgesehen hatten. Wo sie gesagt haben, okay, wenn du gewinnst, kriegst du jetzt die 2 DVDs. Und wenn du gewinnst, kriegst du dieses Quizbuch. Ja. So, wo du dir selbst schon denkst, so persönlich, wo ich mir, also ich für mich habe gedacht, die DVDs sind auf jeden Fall mehr wert als das Quizbuch. Ja, ja. Und dann tatsächlich hat die eine Person gewonnen. Und dann sagt er so, naja, dann kriegst du jetzt die DVDs. Und dann sagt er, naja, ich würde aber lieber eigentlich das Quizbuch nehmen. Dann kriegt das, dann fragt Nino den anderen Duellanten oder die andere Duellantin, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, und fragt so, was würdest du nehmen? Ne, ich würde auch das Quizbuch nehmen. Und dann gesagt, okay, jetzt kommt eine entscheidende Frage. So ungefähr, jetzt kommt ja. Die Masterfrage. Dann musste das nochmal entschieden werden, wer wählen darf, so ungefähr. Fand ich ganz lustig. Naja, aber da konnten sich die Leute dann, also später haben sie es dann mit Auswählen gemacht. Und da konnten die Leute sich mal was auswählen. Und komischerweise wurde meist immer das gewählt, was ich gar nicht gedacht hätte. So, wo meist dann das gewählt wurde, wo du nur eins hattest. Wobei ich sagen muss, wenn du jetzt so einen Preis hast wie ein Nintendo 3DS-Spiel, damit könnte ich zum Beispiel persönlich nichts anfangen. Das wäre für mich auch nur Sachen, Ware, die ich weitergebe eigentlich. Gell? Ja. Weil ich das Gerät nicht habe, die Plattform. Der Gerät. Ja, aber ich hab's, deswegen hätte es gepasst. Naja, warum bist du denn nicht vorgegangen, hä? Du solltest doch. Ich meine, im Endeffekt, der Anime-Pro von uns beiden. Im Endeffekt hätte man ja auch einfach vorgehen können und einfach nichts sagen können und hätte trotzdem was gewonnen. Gell? Ja, das wäre die andere Sache. Das gell? Also, hättest also nicht von ihr gab es da jetzt nicht wirklich. Du hättest im Prinzip einfach warten können, bis der andere was sagt. Ich hätte die Digimon-Dinger gerne gehabt. Ja, die hätte ich auch gerne gehabt. Die Digimon Try 1, 2, 3 und 4 wurden gleich verlost. Gell? Total krass. Und ja, genau. Es war ein ganz cooles Quiz. Waren ein paar Fragen, wie gesagt, dabei, die wir auch wussten oder die wir uns erschließen konnten. Zum Beispiel, wie heißt die Fortsetzung von Evangelion? Und das heißt dann natürlich Rebuild, weil das natürlich Max sind. Max! Okay. Na, es gab dann auch Antwortmöglichkeiten natürlich und es wurden schöne Preise gewonnen. Ja. Und die Stimmung war eigentlich auch cool. War lustig, ja. Es gab vor allem einen Kandidaten, der war so lustig, also der hat das irgendwie ein bisschen verpeilt auch. Ja. Ähnlich wie Simon beim Schnickschnack-Schnuck hat der verpeilt, wie das Quiz funktioniert. Ja. Da kam eine Frage, wie heißen die Männer bei Detektiv Conan, die Bösewichte? Ja. So, die Männer von A. Die Männer in A. Und er sagt so, A, und will gerade sagen, was hinter A sich verbirgt. Und der Typ sagt einfach original, also man konnte auch reinrufen, man konnte sagen, wenn man es schon weiß, konnte man die Antwort einfach reinrufen. Und ruft einfach A. Nee, die Männer von A, hat er gesagt. Die Männer von A. Oh, der konnte ich nicht mehr. Er hat gesagt, du musst mich auch mal ausreden lassen. War natürlich der Punkt noch schnell die weg. Die Männer in A. Ja, aber auf jeden Fall ein schönes kleines Quiz, hat Spaß gemacht. Ja, hat auch Spaß gemacht zuzugucken. War auch schön so zum Miträtseln, sag ich mal. Ja. Dass man so selber mit dastehen konnte und so ein bisschen quizzen konnte. Quizzen. Quizzy McQueen. Danach sind wir direkt. Ach, das war der Moment. Da hat vor der Show, vor dem Quiz, war Brammen von Pizmeet mit Sepp nochmal am Start dort. Hat kurz noch mit Nino gesprochen. Und jetzt sind die schnell an der Seite vorbei und ich hin. Jungs, habt doch mal kurz ein Sekündchen. Und Brammen. Ja, hier, 14 Uhr, dann dort und dort, ja. Ich so, ist okay, wir drehen gerade, ist okay, klar, bis dann. So, und dann sind wir quasi im Anschluss direkt. Die Werbung hat funktioniert, Entschuldigung, das ist nicht meine Art. Die Werbung hat funktioniert, wir sind dann direkt zu einem Panel gegangen. Q&A mit Pizmeet. Mit allen von Pizmeet, und da habe ich auch am Ende, auch das war, fand ich sehr unterhaltsam, mitten im, die haben hier unter kurz ein Video laufen lassen, und da kam Rollatorenwerbung und so eine Scheiße. Fand ich sehr, sehr lustig. Das war sehr und die Sprüche und so weiter und so fort waren wieder sehr, sehr stark. Und ja, dann habe ich noch ein Bild mit Peter gekriegt, also mit dem nicht ganz so geilen Peter, Peter Smits. Der richtig geile Peter, der ist ja bei uns. Und ja, das, wie fandst du das, Peter? Du bist ja jetzt nicht wirklich, guckst ja nicht wirklich Pizmeet. Ich fand es trotzdem unterhaltsam. Also ich kenne ja die Jungs manchmal so von dem einen oder anderen Stream, wo sie mal mit jemand anders was gemacht haben oder sowas, ja. Gell, oder Sendungen, die mit anderen Leuten. Friendly Fire haben. Oder was auch ganz berühmt war, war dieses, was sie mit Kronk und Sarrazar gemacht haben. Ja, ich weiß nicht, was meinst. Dieses Challenge-Ding, wo sie immer so gegeneinander gemacht haben. Genau. Und ich fand es trotzdem eben unterhaltsam. Also Robert hat wahrscheinlich gedacht, ich bin ein bisschen gelangweilt, weil ich zwischendurch in dem Buch quasi, in dem Heft zur Mag ein bisschen rumgeblättert habe. Im Magazin, auf jeden Fall. Und da ging es mir auch nur darum, mich noch mal ein bisschen zu informieren, weil ich in letzter Zeit oder in der Vergangenheit auf verschiedenen Messen festgestellt hatte, dass ich immer wieder Programmhefte in der Hand hatte, sie aber mir nicht richtig angeguckt habe von Seite zu Seite. Deswegen habe ich da mehrfach heute auch durchgeblättert, um nichts zu verpassen, sage ich mal. Ja. Und da ist mir dann auch aufgefallen, unter anderem, was wir dann vorhin schon mal gesagt hatten, der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow war auch auf der Mag. Ja. Und es gab, das haben wir noch nicht erwähnt, es gab in dem Magazin ein Sticker-Album gleichzeitig mit. Also sie haben, das war quasi Panini, das Mac Panini Album. Ja. Direkt live vor Ort. Da konnte man von verschiedenen Ausstellern, YouTubern, allen möglichen Leuten, die so wichtig waren, die man so kennt, Prominenz, Sticker sammeln, auf denen die Personen dann quasi so als kleine Karikaturfigur abgebildet waren, sag ich mal. Was ganz witzig war, ich fand es auch eine ganz witzige Idee, hast dann wirklich auch Zeilen dabei gehabt, wo der Sticker hingehört, wo du dann dein Katalog durchblättern konntest sozusagen. Und ja, fand ich eine schöne Idee. So, ich sag mal, für Leute, die mehrere Tage da sind, glaube ich, ist das richtig cool. Ja, und ich denke auch, du kriegst es nur, wenn du alle drei Tage da bist. Und da gab es eben, wie gesagt, auch einen Sticker von Bodo Ramelow. Da stand natürlich auch gleich mit drin, natürlich ist dieser Sticker schwer zu bekommen, weil der Ministerpräsident nur wenige Stunden da ist. Ja. Ich hätte extrem lachen müssen. Den hätte ich gerne gesehen, den Sticker. Ja. Und zwischendurch haben wir aber auch mal auf einem Gang Leute getroffen, die da wirklich getauscht haben. Ja. Und auch anfingen, habt ihr welche? Ja. Dann haben wir aber leider keine doppelt. Habt ihr Tütchen? Finde ich ganz lustig. Ja, aber auch nochmal zurückzukommen auf Pete's Meet zu diesem Q&A. Ich fand es ziemlich unterhaltsam. Ich fand es sehr lustig. Also, ja. Das ist schon eine dufte Truppe. Ja. Bist du hier Truppe? Jojo, dat. Gut. Und es war echt unterhaltsam, es war witzig. Also da kamen manchmal ein paar Sprüche, wo die sich gegenseitig dann wirklich extrem gedisst haben. Ja. Und es hat auch gepasst. Und die Leute haben auch cool mitgemacht, haben da immer gejohlt, sag ich mal, wenn ein geiler Gag kam. Oder? Und es waren noch nicht zu viele Trollfragen. Ja, genau. Es waren für meine Ansprüche oder für, sag mal, für das, was ich so jetzt gedacht hätte, ein bisschen viele Merch-Fragen. Am Anfang, waren, waren bestimmt vier Merch-Fragen oder so. Und dann macht er noch das Merch, macht er noch das, macht er jenes. Aber da merkst du natürlich das Fanherz auch, wenn die Leute dann sagen, ja, komm, tanzt du noch was, habt ihr da noch was vor? Also wurde dann natürlich auch ein bisschen interessanter von meiner Seite aus, wo dann wirklich auch so Sachen hinterfragt wurden oder zukünftige Projekte hinterfragt wurden oder wie seid ihr hier dazu gekommen zur Mac und sowas, ne? Wie gefällt es euch im Osten? Ja, hier stinkt es nach Kuhscheiße. Das war Chris Stachelhaus erster Satz. Haben natürlich auch alle gebrüllt. Ja. Dann haben sie das nochmal relativiert und haben da wirklich auch ein paar richtig starke Aussagen getroffen, fand ich. Hat mir gut gefallen. Ja. Dass sie da wirklich auch hinter der Sache stehen. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Naja gut, das ist halt mit ihrer Veranstaltung ein Stück weit. Ja. Ich sag mal, so eine Sache auf die Beine mitzustellen im Osten, sag ich mal. Also Osten ist ja immer so eine Sache. Ja. Das ist ja wie die Jungs vorhin gesagt haben, die haben ja auch gesagt, ja. Bei ihrer letzten Tour haben sie verschiedene Auftritte geplant und sowas. Ja. Und dann hieß es da von verschiedenen Leuten, Bookern und so wahrscheinlich, haben gesagt, ach hier, das lohnt sich nicht, in den Osten zu gehen. Da wird die Bude nicht voll so ungefähr. Aber ja. Das rentiert sich dann nicht. Und da haben die Jungs dann gemeint, ach, wir probieren es trotzdem. Und in Leipzig war dann ziemlich geile Stimmung so ungefähr. Gell? Ja. Haben sie richtig Spaß gehabt. So. Und da sieht man eben, man braucht den Osten nicht abzuschieben. Es ist Obst im Haus. Es ist Obst im Haus. Das hört er ja hier bei die Dorfschönheiten, dass der Osten lebt. Viel Schönes und lebt. Ja. zu bieten hat. Wir leben immer noch. Genau, dann hat Robert natürlich auch noch seinen Sticker bekommen von. Danach sind Pit. Wir nochmal kurz zu Pete. Und ich habe noch ein Foto gemacht mit Robert und Pete. Pit. Ja. Pit. Pit. Pit. Pit's mit. Ja. Gerrit. Na. Okay. Aber ich weiß ja schon gerade gar nicht mehr, was wir danach gemacht haben. Und jetzt gerade ein Schulbus an uns vorbeigefahren. Ja, amerikanischer Schulbus. Richtig schön gelber. Mit Schoolbus drauf. Also ich überlege auch gerade, wo wir danach hin sind. Na, in die Gaming-Abteilung sind wir dann. Genau, wir sind eigentlich dann wieder zurück, ne? Also es war auf jeden Fall ganz lustig. Und wir haben eben dann auch so einen Sticker bekommen von Kim Jong. Kim Jong Pete. Kim Jong Pete, ja. Ja, der blonde Kim Jong. Der sah tatsächlich so aus auf dem Sticker. Herrlich. Herrlich, kerlich. Ja. Ja, und dann sind wir wieder zurück, genau, in die Gaming-Stage. Gaming-Halle. Ja. Zur Gaming-Stage. Gaming-Halle. Gaming-Hall. Da war gerade noch... Dann haben wir auf jeden Fall noch mehrere Sachen angezockt. Ja. Unter anderem Monster Boy. Monster Boy! Das What nice. Is the secret of your power? Okay. Ich hab's übertrieben. Ja. Tut mir leid. War zu weit. Too much input. Gonna push it in your input. Nice Prank. Los, weiter. Und wir haben. Monster Boy waren wir jetzt. Und genau, haben das mal angezockt, beziehungsweise ich hab's angezockt. Wir haben vorher schon ein bisschen dem Mann vor uns zugesehen. Und es gab zwei Varianten. Man konnte eine kleine Sequenz spielen mit dem normalen Jungen. Ich weiß jetzt nicht, ob der noch andere Fähigkeiten hat, also ob man sich da schon verwandeln konnte, aber ich nehme an nicht. Ich nehme an, das war wirklich nur so als rein dazu, um zu zeigen, jetzt habe ich es, dass man eben die Auswahl hat, dass man eben mit dem Jungen spielen kann, dass der so seine Eigenheiten hat, dass es aber eben noch verschiedene Verwandlungen gibt später im Spiel. So, das haben wir dann schon ein bisschen gesehen. Da gab es auch einen Bosskampf am Ende mit einem fetten Octopus. Und haben wir uns dann gedacht, ach, jetzt nehmen wir mal die andere Variante. Und da konnte man dann eben eine Verwandlungsform hauptsächlich auswählen. Also die hat man auf dem Bildschirm gesehen erstmal. Ja. Und hat dann im Spiel mitbekommen, ach, man hat zwei zur Auswahl. Also man hatte die Frosch. Das Schwein nicht gebraucht haben. Stimmt, eigentlich. Das Schwein haben wir eigentlich gar nicht gebraucht. Aber das war auch da, die Schweinverwandlung. Und es gab noch die Froschverwandlung. So, dann haben wir natürlich ein bisschen rumgetestet. Und ich muss sagen, das hat sich echt geil gespielt. Schön flüssig. Die Grafik ist echt charmant. Das hat so einen Comic-Stil. Es sieht so kindlich aus, sage ich mal, aber charmant. Es hat so einen absoluten SNES-Style. Super Nintendo-Style. Ja, stimmt. Musikalisch genau dasselbe, finde ich. Mhm. Was ich halt, ich sagte das gleich zu Peter, also ganz tolle Anime-Sequenzen. Sequenzen quasi als Intro noch gesehen. Auch mit einem entsprechenden Soundtrack wie von einer Serie. Das stimmt. Und da haben wir gesehen, habe ich zu Peter gleich gesagt, ich finde es gut, dass das mal keine Pixeloptik ist. Ja. Es hat sich auch mega geil flüssig gespielt und es hatte auch immer wieder, also wir kamen an ein, zwei Stellen auch, klar, die hätte man schneller drauf kommen können, ja. Aber wo wir echt nachdenken mussten, wo wir dachten, okay, wie geht's jetzt weiter? Was ist jetzt für die Lösung? Gell? Ja. Und das hat mir gut gefallen, dass du da auch nicht gleich so drauf gestupst wurdest. Ob es dann im richtigen Spiel auch so sein wird, das wird man sehen, sage ich mal. Da wird es vielleicht dann auch wieder Stück für Stück eingeführt, aber ich fand es trotz allem erstmal cool, dass jede Figur für sich, gut sollte auch so sein, seine speziellen Fähigkeiten, Eigenschaften hat, mit denen man in bestimmten Gebieten weiterkommt einfach. So, und das hat einfach auch so einen Metroidvania-Charakter. Das Charakter, gefällt mir immer. Ja. Und ich glaube, ich werde es mir echt holen. Ich bin echt gehypt. Ich glaube auch, es wird auch für die Switch erscheinen, habe ich schon gesehen. Freue ich mich drauf. Kommt am 4. Dezember. 4. Dezember, ne? Das wurde nochmal verschoben. Überall stand 6. November auf den Zetteln und da haben sie nochmal überklebt. Zumindest oben am Bildschirm, oben drüber haben sie überklebt, 4. Dezember. Ja. Aber echt geiles Spiel, hat einen super schönen Charme. Ich bin mal gespannt, für welchen Preis das rauskommt. Ja, bin ich auch gespannt. Und wird wohl um die 20 Stunden Kampagne haben. So. Ja. Das stand nochmal auf dem Flyer mit drauf, habe ich gesehen. Also ich freue mich drauf, ich werde es auf jeden Fall spielen. Ja, schön Ding mit der Switch. Ja. Werde ich das spielen. Geiles Game. Geiles Game. Große Empfehlung. Danach sind wir eigentlich schnurstracks in die Indie Arena Booth. Mhm. Also nicht schnurstracks, wir sind durch und dann haben wir gesehen, oh. Und da habe ich gesehen, da haben gerade welche mit einer Oculus gespielt. Da haben wir kurz zugeguckt, da habe ich gesehen, hier gibt's Bonuspunkte zu sammeln. Da habe ich gesehen, wenn du 10 Stempel hast aus der Indie Arena Booth, kriegst du eine Fritz-Cola. Das haben wir leider nicht geschafft. 6 von 10 haben wir noch geschafft. Aber wir haben uns da ja nicht durchquälen müssen, denn ich fand es wirklich sehr, sehr unterhaltsam. So, das war super krass. Super, also es war ja jetzt meine erste Gaming-Nordmesse-Erfahrung, ja, die ich jetzt gehabt habe. Und ich muss sagen, das hat mir sehr gefallen. So, auch sich mal mit den Entwicklern zu unterhalten. Super nice. Auf jeden Fall. Super nice, das hat seinen eigenen Charme. Und ich muss sagen, sowas gefällt, diese Indie Arena Booth hat mich echt überzeugt. Die fand ich besser als jetzt diesen nackigen, wie soll ich sagen, für diesen cleanen Nintendo Switch Booth, sag ich mal. Mhm. Ne, finde ich irgendwie besser. Da stehen Leute daneben, die kennen ihr Spiel in- und auswendig, weil sie dran arbeiten. So, und bei so Nintendo und solchen größeren Sachen hast du meistens irgendwelche Studentenleute mit dabei, so die das eingewiesen wurden, so. Mhm. Und dann ist gut. Ja. Und das fand ich halt, das hat so seinen Charme irgendwie. Das war, waren alle locker drauf. Auf einmal musst du mal Englisch sprechen mit den Leuten. Das hatte was. Mhm. Und da haben wir ein App-Spiel probiert. Den Namen gucke ich gleich nochmal nach. Peter kann das am besten beschreiben, weil Peter hat es auch gespielt. Kannst du dich erinnern? Jetzt mit dem Gehirn. Achso, mit dem Gehirn, ja. Mit den, kannst du mal weiterfahren zum Bahnhof? Ich stehe nicht am Bahnhof. Achso, du bist ein Auto zum Bahnhof. Du faules Schwein, ey. Ich war spät dran, ey. Ey, weißt du, dass du 500 Meter laufen musst? Ey, ich habe unsere Presseakkreditierung noch auf die letzte Minute fertig gemacht gestern. Peter. Wo stehst du denn auf welchem Parkplatz? Nur auf dem großen. Vorne, okay, gut. Also auf den großen öffentlichen. Ja. Genau, das war so ein Tablet-Game von Arte mit. Ja. Die publishen das, genau. Und ich habe da noch gelesen, die publishen das und sind da auch so ein bisschen mit finanziell involviert. Genau. Da war ich auch überrascht. Also am Anfang dachte ich so, was wird denn das jetzt? Aber es hat echt Spaß gemacht. Also es auch so tolle Ideen sind. Genau, es war auf dem Tablet eben. Und das nannte sich Homo Mechanic, glaube ich. Irgendwas mit Homo. Geil. Und das, ich glaube Mechanic war das, glaube ich. Der Name hat es im Prinzip schon gesagt. Man zeigt so ein bisschen, man gibt einen Einblick in den Körper. Ja. Wie so alles funktioniert. Aber auf eine sehr mechanische Weise so. Also der Körper in verschiedene Abteile untergliedert, die dann immer von verschiedenen kleinen Menschen, so wie man das manchmal Kindern auch erzählt, sage ich mal, wo man dann sagt, ja, da sitzt ein Mann oben bei dir im Kopf und sowas, und dem musst du Bescheid sagen, so ungefähr. Gell? Genau, und da wurde dann so ein bisschen wie in einem Unternehmen fast dargestellt, wie so nach und nach die Prozesse in Gang gebracht werden, was dann nötig ist, um zu riechen, wie die Nase in Gang gebracht wird, dass die Luft erhitzt wird, dass die Flimmerepithele ausgefahren werden müssen, so ungefähr. Also es war natürlich Quatsch, normalerweise sind die immer da. Aber in dem Fall hast du das alles wie in so einer Firma so Stück für Stück erstmal eingerichtet und ausgefahren und aufgestellt. Und das fand ich sehr charmant. So, und dann gab es natürlich immer so Rückmeldungen, so wie in so einem Funkverkehr, ja, hier Gehirn an Nase, bitte mal vorbereiten, guckt mal, ob ihr rauskriegt, was da gerade unterwegs ist, gell? Und jetzt geht's gerade los, früh am Morgen, schaut mal, was gerade reinkommt, so ungefähr, gell? Bereiten mal die Nase vor gegen Krankheitserreger und Kram, gell? Ja. Und spürt die mal freie von Rotz und sowas. Und das war echt sehr charmant und lustig gemacht. Also auch wirklich, wie du jetzt schon gesagt hattest, Robert, mit schönen Ideen dazu. Ja. Man sagen muss, ja, das hat echt Spaß gemacht. Also am Anfang war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn du da erstmal drin warst, das wurde natürlich dann immer komplexer, sag ich mal, mit verschiedenen Minispielen auch, wo man dann mal so ein bisschen Memory machen musste oder sowas. Ja, das Geruchszentrum, der Geruch wird aufgenommen und dann wird er eben im Gehirn verarbeitet, quasi. Mhm. Fand ich sehr, sehr nice. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und zumal es war auch nicht so, dass du jetzt immer sofort drauf gestupst wurdest, so, ey, hier musst du mal was machen. Sondern wirklich hast ein bisschen geguckt, womit kann ich interagieren? Was sieht danach aus? Also müsste es aktiviert werden? Wo ist vielleicht ein Hebel? Wo habe ich vielleicht da noch eine Wasserpistole oder sowas? Oder eine Wasserkanone war das dann eher, ja, mit der ich noch irgendwas wegspielen könnte oder sowas. Ne? Also sehr, sehr, sehr cool, interessant. Und ich glaube, das ist auch gut geeignet, um Kindern auch so den Ablauf des Körpers so ein bisschen beizubringen, sag ich mal. Ja, das halt ein bisschen bildlich darzustellen, ja, weil das ist ganz schön eigentlich nicht zu fassen, so für Kinder. Genau. Und für uns teilweise auch nicht. Ich kenne auch nicht jede alles Mögliche vom Körper und wie genau und warum und Titten. Titten. Und so ein bisschen Humor war auch drin, habe ich festgestellt. Ja. Relativ trocken natürlich, aber ich find's ganz charmant. So kam dann auch so da. Man hat so am Anfang analysiert, was gibt's heute zum Frühstück und sowas. Da musste man auch so die Geschmacksnerven dann benutzen und gucken und rausfiltern, was sein könnte. Und war dann wie so im Geschmackslabor und musste ja gucken, was könnte das sein, was er heute aufgenommen hat, was ist das? Ja, und da kam dann eben raus, am Ende wurde dann Rückmeldung ans Gehirn gemacht. Und da hieß es dann so, ja, es gab heute Brötchen mit Marmelade und Kaffee, so ungefähr. Genau. Gell? Und da sagte er, ach so, okay, dasselbe wie die letzten 7622 Frühstücke auch, alles klar. So. Ich fand es so lustig, diese Rückmeldung nochmal so an den Chef. Gell, so. Ja. So, ach so, okay, alles klar, dann sind wir safe. Ja, schönes Spiel. Dann haben wir uns ein bisschen weiter begeben. Dann gab es ja noch diese Wobbler, oder wie hieß dieses Spiel? Wobble? Mit diesem Stick, der da so gewackelt hat. Ja. Das war im Prinzip so ein Lichterschlauch, so ein LED-Schlauch war das. Also nicht Schlauch, sondern so eher so ein, wie man es kennt für die Wohnung. Diese, ja, so eine LED-Lichtleiste. Lichtleiste, genau. Ich bin nicht drauf gekommen. Ja, nicht schlimm. Die man dann verbauen kann. Und die war dort eben auch so, die ging so über das Pult drüber, zack, dann hoch an die Wand und dann so eine Schlängelinie nach oben. So. Ja. Und das fand ich ganz interessant, weil das hat so ein bisschen den Kurs verändert. Man hätte auch einfach nur eine gerade Strecke machen können, aber das wäre natürlich langweilig, gell? Ja. Und so hast du das so ein bisschen abwechslungsreicher gehabt. Und ich meine, das war jetzt nicht kompliziert, aber du hast trotzdem gesehen, von der Steuerung war das einfach mal was anderes, weil das war im Prinzip einfach nur wie so ein Joystick, ja, mit dem du gut schütteln konntest vor und zurück. Im Prinzip, wenn du den nach hinten geneigt hast, hat sich das grüne Licht, du hast ein grünes Licht quasi, es hat dann vorne an dem Joystick angefangen, auf der Lichtleiste, und hat sich dann nach vorne bewegt, nach oben bewegt. So, und dann hast du Gas gegeben und immer, wenn dann ein roter Punkt kam, der stand dann da und hat sich ein bisschen bewegt, ein bisschen patrouilliert, dann musstest du ganz schnell wobbeln, sozusagen. Musst du ganz schnell vor und zurück bewegen, diesen Stick, um den zu besiegen oder in dich aufzunehmen oder zu neutralisieren, wie man das auch immer erklären möchte. So. Und da hatten wir viele Leute schon vor uns gesehen, da standen gerade ein paar vor uns, die sind alle gescheitert irgendwie. Ja. Und Robert hat sich der Challenge gestellt, hat sich dran gestellt und hat gesagt, jetzt probiere ich's mal. Hat sich eine Zigarre angezündet, den Clint Eastwood-Blick aufgelegt und hat gesagt, ich wobbel den jetzt weg. Ja. Auf dem Mac. Auf dem Mac. ja, und hat es tatsächlich geschafft, das Level zu schaffen. Hat es wirklich in einer grandiosen Einzelleistung einfach mal schnell gepackt, das Level. Und danach habe ich es nochmal probiert und ich bin grandios gescheitert. Beziehungsweise, ich hatte dann irgendein Level, wo nur ein roter Punkt war, das habe ich geschafft, das war übelst easy. Ja. Und dann kamen plötzlich Schlangen, da plötzlich waren es ganz viele rote Punkte, die nacheinander sich auf dich zubewegt haben, das war gar nicht mehr so easy. Und jeden musstest du einzeln neutralisieren. Das musst du Stück für Stück abarbeiten und du darfst dann eben auch nicht wirklich, du musst immer wieder ein Stück vor, beziehungsweise das Ding muss sich näher bewegen, du darfst nicht langsamer werden, sag ich mal, du musst dann ganz schnell wobbeln. Wobble. Immer schön shake it. Das fand ich ganz lustig. Ja. Es gab dann auch, das haben wir dann dort erst entdeckt, gab es dann auch Karten, auf denen man Stempel sammeln konnte, wenn man verschiedene Indie-Spiele... Hast du doch schon gesagt. Hast du schon gesagt? Okay. Dass wir da eine Fritz-Cola quasi gekriegt. Habe ich gerade euch verpasst. Bonuspunkte, habe ich gesagt. Da war ich, glaube ich, bei Bahnhof. Bahnhof. Ich hatte mein Gehirn auf Bahnhof. Genau, und da haben wir natürlich diese Stempel dann an verschiedenen Stationen gesammelt. Und daneben war auch ein geiles Spiel. Das hat mit Luft funktioniert. Das waren einfach nur vier Schläuche, die kamen raus und die haben eben Luft rausgeblasen. Genau. So. Und dann konnte man mit bis zu vier Spielern natürlich spielen. Mit einem wird es natürlich sau schwer, das kannst du eigentlich vergessen. Ja, das finde ich auch. Du musstest diese Schläuche im Endeffekt zuhalten. Und die Schläuche waren im Prinzip der Sauerstoffantrieb deines Raumschiffs. So. Und da hattest du eben in allen vier Himmelsrichtungen sozusagen ein Auspuffrohr, sag ich mal so, wo dann eben der Sauerstoff zum Fortbewegen ausgestoßen wurde. Ja. So, und da haben sich Robert und ich, wir haben uns da jeder zwei Schläuche geschnappt, an die Körper gehalten. Am Anfang habe ich es erstmal mit den Händen probiert, aber das war extrem schwer. Ich habe es mir gleich an den Bauch gehalten. Und Robert hatte die glorreiche Idee, sich das an die Wampe zu halten. Und an die Wampe! Und dadurch konnte man das besser kontrollieren, den Luftausstoß. Und wenn man nämlich zu viel Luft rausgelassen hat, zu viel Gas verloren hatte, dann war man quasi gestrandet, out of air. Und dann hat man verloren. So, es gab zum Glück in diesen Gängen, die man dadurch fliegen musste, das war eben so ein bisschen auf Geschicklichkeit gemacht, diese Gänge, so, dass man mal nach oben musste, mal schräg nach unten und sowas, so, dass man mit verschiedenen Antriebsformen eben, dass man die ein bisschen koordinieren muss und sowas, fand ich ganz geil. Ich glaube, das wäre auch eine geile Teambildungsmaßnahme für den einen oder anderen Unternehmer, glaube ich, sowas. Ja, stimmt. Fand ich ganz witzig. Und wir haben dann erstmal ein bisschen rumprobiert. Am Anfang haben wir es nicht auf die Reihe bekommen, weil wir viel zu viel Sauerstoff rausgelassen haben. Wir haben das nicht so richtig gecheckt am Anfang, beziehungsweise parallel zu viel rausgelassen. Damit kenne ich mich aus. Genau, wir sind dann immer gestrandet. Zum Glück, sonst nicht meine Art. Genau. Zum Glück gab es kein Schadensmodell, deswegen konnte man sich da immer ein bisschen rollen lassen. Ja. Das haben wir dann auch immer ausgenutzt, wenn es runterging. Kurz ein bisschen angetrieben und dann rollen lassen. Rollen lassen. Und das Problem war aber immer, sobald der einmal ins Rollen kam, oder sobald du einmal ein bisschen blöd angetrieben hast, hat sich das Raumschiff natürlich angefangen zu drehen. Und dann war plötzlich alles anders. Also du hast natürlich die Antriebe gesehen, die waren immer nummeriert mit römischen Ziffern, aber du hast echt das Problem gehabt, das so schnell zu koordinieren. Ja. Welchen Schlauch brauchst du gerade, dann brauchst du mal die 2 und 3. Robert hatte die 1 und 2, ich die 3 und 4. Da müssen wir natürlich möglichst gleichzeitig die 2 und 3 heben, so dass wir das wieder stabilisieren. Und ja, das ging eigentlich nicht. Und dann kommst du halt auch mal durcheinander. Ja, genau. Und dann machst du mal das Falsche. Und ich glaube, es hätte mehr gebracht, hätten wir nicht die Düsen im 90-Grad-Winkel gehabt, sondern die Düsen gegenüber voneinander. Ja, stimmt. Aber na gut, es wäre auch gegangen, ja. Dann, glaube ich, auch im zweiten oder dritten Level, in dem wir dann waren, kam dann auch so ein riesen hier Tiefseefisch da, ja, diese, genau. Diese, wie nennen die sich hier, mit der Lampe oben dran. Wisst schon. Diese ganz hässlichen Tiefseefische, ihr wisst, was ich meine. Lanternfisch. Landrum. Und ich nenne sie Hässlon. Hässlonfisch mit Lampe. Mit Funsel. Hässlon mit Funsel. Hm. So. Wir haben noch, mir ist noch was eingefallen, noch vor der Indie Arena Booth haben wir noch Textorzist. Ach ja, Textorzist, das haben wir ja auch noch probiert, ja, das haben wir gleich. Der Textorzist. Ja, Textorzist, The Story of K. Gibia, Typing Game meets Bullet Hell. Und das ist wirklich Bullet Hell gewesen. Das ist wirklich das, Ist aber das, Was ich meint. Interessantes Konzept, also man typt Sachen ein, wie zum Beispiel irgendwo reingehen oder Tür öffnen und dann man ist quasi Exorzist und muss durch das Eingeben von Bibelversen jemanden exorzieren und dabei wird aber noch geschossen und du musst parallel dich noch bewegen. Also ich habe quasi den Priester bewegt, ich glaube, das ist aber nicht als Multiplayer-Game gedacht. Und Peter hat getypt. Das war ganz schön heftig. Ey. Das war selbst für uns beide zu zweit ganz schön hart. Weil Bullet Hell sagt's, Robert hatte ganz schön zu tun auszuweichen, da irgendwelchen Kotzflecken, Kotzspratzfladen, die da durch die Kante flogen, in 360 Grad bald. Und ich habe nebenbei versucht, da irgendwie mit meinen Fingern die Texte abzutippen auf Englisch, da die da von sich gegeben wurden. Ja. So, und immer wenn du getroffen wurdest, hat quasi der Priester hat dann quasi sein Buch verloren. Und dann hattest du nur eine kurze Zeit, das wieder aufzuheben, um nicht wieder von vorne anfangen zu müssen mit deinem Spruch. So, und das hatte ich dann wieder zurückgeworfen. Wenn du dann zu lange gebraucht hast, um wieder hinzukommen, das aufzusammeln, konntest du wieder von vorne anfangen. Wir hatten dann bestimmt den letzten Spruch, der letzte Spruch war das, glaube ich, den da von sich geben musste. Es gab drei Phasen bei diesem Exorzismus. Waren es vier? Und ich glaube, die letzte oder vorletzte Phase war das, wo wir drei oder viermal neu anfangen mussten. Ja. Wo wir das Buch verloren haben und nicht rechtzeitig wieder hinkamen. Und also es war, sorry, my bad. War für uns heavy as fuck. alles in so einem Pixel-Look gepackt, Indie-typisch, sag ich mal. Es hat jetzt performance-technisch nicht den besten Eindruck auf uns gemacht. Jetzt ja, ist ganz die schön Version, geruckelt. Es hat ganz schön geruckelt. Ja. Hat mich ein bisschen gewundert, dass es so geruckelt hat. Aber vielleicht wird da auch noch ein bisschen gepolished gebastelt, und sowas. Ja. Das, wer weiß, wann das überhaupt rauskommt. Ja. Und der Soundtrack hat mich total überrascht zu dem Game. Wir haben es am Anfang erstmal angefangen. Stimmt. Und dann habe ich irgendwann mal die Kopfhörer aufgesetzt und dann kam eine übelste Elektro-DJ-Mucke da aus dem Club. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Die da voll durchgeblasen hat. Richtig treibende Musik. Ja. Total interessant. Aber ich glaube, zu hart für mich. Also ich glaube, ja. Den Ansatz finde ich cool. Aber irgendwie schwierig. Schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffen würde, ehrlich gesagt. Also wir hatten zu zweit schon Probleme. Es gibt dann auch Phasen in so einem Boss-Battle, wo man dann zwischendurch mal nicht tippen kann, zum Beispiel, wo das blockiert wird durch irgendwelche Bandkreise und sowas. Also das bringt einen so aus dem Konzept beim Tippen, dass man da echt gucken muss, dass man das irgendwie auf der Reihe bekommt. Und wir sind zu zweit mehrfach bald gescheitert, muss man sagen. Also haben mehrfach das Buch verloren. Ja, war ganz schön knapp. Das muss man sich mal überlegen. Wer weiß, den einen oder anderen wird das vielleicht auch hooken und dort sagen, okay, ich versuche jetzt mal hier meine Tastaturfähigkeiten zu verbessern und sowas, versuche da möglichst auf hier die Zehn-Finger-Technik auf 5 Finger umzumünzen, ja, genau, ja. Und versuche da möglichst schnell meine Tippkünste auszubauen. War da Groß- und Kleinschreibung? Zum Glück nicht. Okay, gut. Stell dir das mal noch vor, ey. Das war ja bei dem anderen textbasierten Game. Genau, da könnten wir auch jetzt wo ich jetzt einfach drüber reden würde, genau, weil aber du hast das Werbematerial dafür. Ja, wo habe ich denn das hin? Ja. Das war irgendwas mit Tail. Tail, Bart's Tail. Die Texas Tail. Texas Chainsaw Tail Massacre. Und was könnte hier sein? Hier. Touch Type Tail. Strategy Typing. Ganz tolle Optik, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ist quasi ein Strategiespiel, wo man seine Befehle eigentlich komplett nur übers Typen, also nur übers... Jetzt ist aber mal gut hier. Über Buchstabeneingaben quasi und Worteingaben steuert. Genau, sagen, ja. Entschuldigung. Alles gut. Ja, aber und da haben Peter und ich zu zweit gespielt, also nicht zu zweit, wir haben nebeneinander gespielt. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob du so auf die, ich fand das Spiel, ich glaube, das werde ich mir sogar besorgen, weil das hat mir einfach Spaß gemacht. Fand ich auch sehr cool. Also mir hat das echt Spaß gemacht. Das ist natürlich eher ein PC-Game. Ja. Aber mir hat das echt Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Hätte ich nicht gedacht. Gerade, wir hatten davor eben noch hier, wie heißt der Textorzist. Das, was sehr anspruchsvoll war, was mir schon ein bisschen zu krass war mit Tippen und so, ja, wo man ganz schön in Hektik verfällt. Mit Tippen. Und da bei dem Strategie-Game, klar, da kann das auch hektisch werden und sowas, aber ich stelle mir das echt cool vor. Ja. Also es hat ja auch sehr viel Spaß gemacht. Also man hat dann gemerkt, man hat wirklich viele Möglichkeiten, man baut da kann seine Basen ausbauen und sowas, ja. Kriegt da verschiedene Möglichkeiten. Und ich konnte das am Anfang gar nicht vorstellen. Ich habe das so gehört und erklärt bekommen und dachte am Anfang, wie soll das funktionieren? Aber es hat echt einen coolen Flow, muss ich sagen. Ja. Also wenn du erstmal drin bist, ein bisschen gerafft hast, so die Grundmechanik, so wie alles funktioniert und was du womit machen kannst, wofür welcher Befehl gerade gedacht oder warum steht da jetzt ein Wort? Also das ist schön aufgebaut, so dass man nach kurzer Zeit eigentlich versteht, welches Wort welchen Befehl auslöst. Also mir ging es manchmal so, dass ich überlegt habe, ja, wie bewege ich jetzt überhaupt meine Truppen? Ich kann die nicht anklicken. Und wenn du dann drauf geachtet hast, hast du gesehen, wo deine Truppen standen auf dem Feld, das waren meist immer so Plätze, die freigelegt waren, hast du dann verschiedene Wege gehabt und an dem Weg in die Richtung, wo deine Truppe hingehen konnte, stand eben dann ein Wort. Und dann hat man dieses Wort abgetippt und dann wusste deine Truppe, aha, wir sollen zum nächsten Feld weiterrücken. Und das hat mir echt gut gefallen. Hm. Also auch mit der Truppenproduktion alles cool gelöst. Nicht so, dass du jedes Mal anklicken müsstest. Geht ja gar nicht, weil es basiert alles auf Text. Das heißt, das hat dann so funktioniert, du hast deine Kaserne gebaut, sage ich jetzt mal so. Und in der Kaserne hast du einfach einen Befehl gegeben, produziert, Junge. Ja. Bildet aus. Macht mir mehr Leute. So, und dann haben die so lange produziert, bis du wieder einen Stoppbefehl gibst. So, also wenn du kein Geld mehr hast, geht's natürlich eh nicht. Oder bis die Kaserne voll ist. Genau, oder bis die Kaserne voll war, ne? Und das war ein super Konzept. Also das haben die sich gut gefallen, durchdacht. Und da muss man auch wieder sagen, Robert hat gut gesiegt, hat es locker geschafft. Und ich habe mir leider zu viel Zeit gelassen. Mir hat es derjenige leider nicht gesagt, der den Stand betreut hat. Ich habe nicht mitbekommen, dass das Game eine Ablaufzeit hatte quasi. Ja. Also wenn du zu lange gewartet hast, kam die feindliche Verstärkung in Form von Reitern. Ja. Und die mähen dann einfach alles nieder. Die reiten dann alle kaputt und dann hast du automatisch verloren. Das kannst du nicht mehr schaffen. Nee. Und das habe ich leider zu spät mitbekommen. Und ich war kurz vorm Sieg. Ich bin gerade mit meinen ganzen Truppen eingelaufen quasi in denen ihre Basis und dann sagt er mir, oh, es könnte knapp werden und dann kam gerade die Verstärkung. Das hat mich übelst geärgert. Also wieder mal eine glorreiche Niederlage für die Menschheit in meinen Games. In meinen Spielständen. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, es hat mir riesen Spaß gemacht. Ja. Und ich glaube, das hat auch Potenzial, jemanden so ein bisschen das Tippen. Also, dass jemand dran setzt und sagt, okay, ich will lernen, schneller Wörter zu tippen. Ja. Ne? Ja, du lernst halt das Keyboard unwahrscheinlich gut damit. Und es hat eben auch so von der... Und da war eben auch Groß- und Kleinschreibung am Start. Genau. Und es hat eben auch so ein paar schöne strategische Kniffe, wie wenn du Gegner von zwei Flanken angreifst, kriegst du einen Schadensbonus. Ja. Du kannst deine Truppen übrigens auch aufteilen, das geht. Ja, du kannst es auch einzeln schicken. Du kannst sie halbieren, du kannst die ganze Truppe schicken. Und das bietet eben nochmal strategische Möglichkeiten, wo ich auch erst gedacht habe, wirkt mir jetzt ein bisschen flach. Und dann hat er mir das erklärt und dann habe ich gedacht, okay, wird das schon nicht schlecht. Und dann konnte man noch Zauber wirken und sowas, das gab es auch alles noch. Ja. Also es ist echt viel möglich, hätte ich gar nicht gedacht. Aber man muss, denke ich mal, in höheren Leveln dann auch, gerade wenn du online spielst, musst du wahrscheinlich verdammt schnell sein. Ja, es gibt auch Multiplayer, genau. Mhm. Super sick. Also so gegen Computer reicht das, sag ich mal, die Skills, denke ich, auf Medium. Aber wenn es dann schwieriger wird, glaube ich, bin ich zu lahm mit dem Tippen. Aber das würde ich auch nochmal spielen. Also es hat mir gut gefallen. Ja. So. Dann haben wir einen kleinen Ausflug gemacht und haben nur aus der Ferne noch so ein Point-and-Click-Adventure angeschaut. Das hieß... Achso. Du hast es hier liegen... Ja, glaube ich. Genau, das hieß Irony Curtain. Geht um also klassisches Point-and-Click-Adventure, das werde ich mir nochmal richtig anschauen, wenn es soweit ist, wenn es da ist. Ich mag zwar Point-and-Clicks, aber so richtig ist die Zeit halt auch ein bisschen vorbei, ne? So ein bisschen. Ist immer aber nur quasi vorbeigelaufen. Das ist uns noch ins Auge gestoßen, weil das wenn das so ein bisschen ironisch ist und so ein bisschen mit Witz und so, das mag ich immer sehr. Mhm. Dann hätten wir noch, als nächstes haben wir uns dann hingestellt zu Kawaidas Journey. Wieder ein App-Game. Wir haben ganz viele App-Games gemacht. Mhm. Und zwar ging es um einen Affen, der quasi durch Jump'n'Run-mäßig durch verschiedenste Sachen läuft. Mhm. Und Peter hat sein Spiel durchgespielt. Und ich habe Peter da leider ein bisschen dann an dem Stand gefangen gehalten, weil ich noch so ein paar Fragen hatte an die Entwickler und so, die da daneben standen. Und da war so ein bisschen wieder der Pressemensch Robert wieder am Start. Das ist okay. Und hat so die eine oder andere Frage gestellt. Das ist nicht schlecht, sag ich mal. War echt in Ordnung. Kann man sich mal reinziehen. Wie ich schon den Entwicklern sagte, die Steuerung ist schön direkt für ein App-Game, finde ich das echt in Ordnung. Mhm. Und es hat auch einen edukativen Ansatz. Da habe ich ja mit den Entwicklern noch drüber gesprochen. Geht zum Beispiel um den Regenwald, muss man den Regenwald wieder aufforsten. Es werden verschiedenste Dinge vorgestellt. Es gab verschiedenste Ereignisse, wo auch, sag ich mal, Floskeln aus diesem Land erklärt wurden. Ich weiß nicht, ob du dir das durchgelesen hast, Peter. Da wurde dann so quasi ein Wort und was die Übersetzung bedeutet und wann man das benutzt und so weiter und so fort. War sehr interessant. Finde ich auch gut, dass das so halt mit Kopf, ja, mit Sinn und nicht immer nur krasse Baller-Action. Man merkt halt auch, es ist noch ganz schön. Alles okay? Alles okay. Dass es noch im Bild ist, sag ich mal. Mhm. Ich bin ein paar Mal ins Nichts gesprungen. Ja, es gab ein paar kleine Bugs und sowas, ja, was man da hatte, aber halt, das war alles nicht schlimm. Wenn du dir überlegst, dass sie das zu viert, zu fünft, das da hinknallen, das ist schon ganz schön krass. Und da konnten wir auch gleich mal unsere Akkreditierung vorzeigen, das fand ich auch ganz nett. Die wollten dann auch wissen, wo wir her sind und sowas, weil wir das gesehen haben. Ja, da wurde auch mal der QR-Code genutzt. Genau, hat sich schon gelohnt. Also falls die Jungs das hier hören, liebe Grüße. Ja. Macht weiter so. Ich habe auch alles Gute gewünscht und so. Echt nette Jungs. Ich gucke mir das Spiel nochmal an, wenn es fertig ist. Mhm. Ich auch gerne. Also mir hat auch der Artstyle gut gefallen, muss ich sagen. Also ja. So wie das war so richtig wie so Stammeszeichnungen gemacht, fand ich. Mhm. So wie so ein bisschen Höhenzeichnung, sag ich mal. Also das war alles jetzt nicht perfekt durchgestylt Design, sondern wirkte alles immer so ein bisschen wie mit Kreide gemalt, rough, ne? Also es hat mir gut gefallen, so kantig ein bisschen. Hat auch einen so einen sehr künstlerischen, eigenen, sehr genau. künstlerischen Ansatz. Das hat mir sehr gefallen. Was halt immer schade ist, auf Messe, da überskippst du halt die Sprechblasen, weil du möchtest das Spiel sehen, du möchtest die Mechaniken probieren, möchtest auch noch andere Spiele sehen. Und das ist halt einfach schade, weil man dem Spiel einfach da nicht gerecht wird. So habe ich mich schon ein bisschen schäbig gefühlt, wo die Jungs zugeguckt haben und hast eigentlich alles weggedrückt. Naja, so ist das Leben. Aber hast ein paar Kokosnüsse geworfen, dazu bin ich nicht gekommen. Genau, Kokosnuss geworfen auf Riesenkrabben. Ja, nice. Mr. Krabs. Auch das hat noch ganz schön geruckelt teilweise. Ja, ich glaube, das war ich glaube, so ein krasser Messedauerbetrieb, das hält kein Tablet durch. Das kommt Dauer. Auch dazu und ich glaube, da ist auch noch ein bisschen was nötig an. Ja, das sind auch Huawei, gell, das sind keine anderen Fabrikate, sag ich mal. Hat mir trotzdem, ja, hat uns beiden gut gefallen. Ja, doch, kann man sich mal angucken. Dann sind wir um die Ecke gegangen und haben uns Vectronom angeguckt. Und zwar haben sie das. Das ist das mit den Würfeln. Da haben sie uns erst auf einer Tanzmatte, das war super schwer. Mhm. Und dann musste man die Würfel im Beat durch Parcours schleusen. Schöne Sache. Das war... Und wir haben sogar den Hard Mode. Zumindest ein Level. Ein Level vom Hard Mode haben wir davon. Haben wir immerhin geschafft. Das ist schon mal ganz schön krass. Das hat mir auch gut gefallen, dass sie das auch angeboten haben. Dass sie dann so gesagt haben, ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr jetzt noch ein paar harte Levels probieren. Und dann wurde erstmal hier eine geheime Tastenkombination gemacht. Ja. Und zack, und dann eine geheime Tastenkombination bei Vectronom war es lange auf den Xbox-Button gedrückt. Genau. Und super geheim. Ja, die musst du erstmal kennen. Ja. Hättest du es ausprobiert? Nein. Nicht. Das hat natürlich auch sehr viel auf Beats basiert dieses ganze Game. Ja, es hat aber auch dazu angeregt, irgendwann habe ich mich gemerkt, wie ich im Takt mitgewippt habe. Und ich weiß nicht, bei wem Vectronom. Hatten die das nicht bei Game 2 letztens erst vor ein paar Wochen? Ich bin auch der Meinung, die hatten das mal vorgestellt. Die hatten das bei Game 2. Ja. Das Spiel ist, also ich würde es mir jetzt nicht kaufen, sage ich mal. Also das ist jetzt nicht so meine Form von Spielen, die ich spiele. Ja. Ich finde, Multiplayer hat nochmal einen ganz anderen Reiz. Wenn man das zusammen macht, ich finde, das hat nochmal was. Man spricht sich ab. Pass auf, oh, bei dem musst du ein bisschen länger warten, wenn du da weiter hüpfst und so weiter und so fort. Also ich muss sagen, das erste Spiel, was mich so richtig begeistert hat, so mit Soundtrack und sowas, wo ich sage, ey, das hat so geil gepasst, war Rayman Legends. Die hatten so geile Musiklevel da drin, die so auf dem Punkt teilweise waren, wo ich gesagt habe, ey, das hat mich so begeistert. Und seitdem, glaube ich, habe ich da so ein bisschen leicht eine Begeisterung. Es ist natürlich nicht auf diesem Level. Es ist natürlich wesentlich simpler Design und sowas, aber ich glaube, du spielst dich irgendwann in den Rausch, wie du eben gesagt hast. So. Ja. Also irgendwann bist du da voll dahinter und ich bin echt am Überlegen, mir das zu holen. Ey. Ah, da gibt's ja noch andere Spiele von dieser vor mir. Da gab's doch mal hier The Crypt of the Necrodancer oder sowas. Okay, gab's mal oder sowas. Das war dann wie so ein Rollenspiel oder so ein Adventure, wo du dann immer im Beat nur angreifen konntest und so. Okay. wo du dann auch die ganze Zeit so treibende Beats hast und dann im Beat quasi im Dungeon rumläufst und dann im Beat immer zuschlagen musst und sowas, sonst kriegst du Schaden von Gegnern oder sowas. Ja. Oder die treffen dich sonst oder hauen zurück. Fand ich ganz lustig. Also ist für mich auf jeden Fall auch was. Kurz Luft reinlassen. Ja, alles gut. Danach sind wir gleich 2,50 Meter weiter zu Spittlings. Und ich muss sagen, das hat mir am meisten Spaß gemacht heute. Ja. Spittlings war toll. Also es war richtig nice. Da geht's, ist ein Multiplayer-Spiel, kann man bestimmt auch alleine spielen, aber ich denke, dass da fehlt was. Man steuert merkwürdige viereckige Viecher mit Zähnen. Die Zähne werden verschossen, sieht aus wie Jizz. Sind wie so kleine Monster-Designs, sag ich mal. Ja. Split it till you split. Classic Hardcore Arcade. Okay. Co-op, Level Editor und Sharing. Kommt auch auf Konsolen. Und man musste da quasi blinkende Bälle eigentlich nur zu schießen, die sich dann aber 2-3 Mal geteilt haben und es wurde dann teilweise auch relativ voll, der Bildschirm. Und dann auch diese Absprachen zwischen uns. Man spielt eigentlich mittlerweile zu selten Mehrspieler, also Multiplayer-Titel. Ich zumindest. Das stimmt, ja, mir geht's auch so. Ich bin ja immer noch ein Fan von dem klassischen Couch-Co-op. Ja, also ich auch, ja. Ne, da wird's mal wieder Zeit. Da wird's mal wieder Zeit, ne? Motor Combat spielen. Bring ich mal die PS4 wieder mit. Das ist richtig geil. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe auch momentan so ein paar kleine Titel habe ich auch auf der PS4, Robert. Ja, oh. Hm. Und auch da haben wir den Hard Mode, haben wir eigentlich relativ gut gerockt, den Hard Mode. Ja, lief auch ganz gut, ja. Also ich weiß immer nicht, wie viel da wirklich Hard Mode dran ist. Ja. Ne, die wollen ja die Leute auch nicht richtig mit dem schlechten Gefühl gehen lassen. Ja. Das ist ja marketingtechnisch totaler Quatsch. Wollen sie ja nicht frustrieren. Ja. Solange der nicht Dark Souls heißt, macht das keinen Sinn. Ja. Ja, also fand ich auch sehr geil. Spittlings war cool. Spittlings, ja. Ne, hat auch Spaß gemacht. Und wir haben noch ein Game vergessen, ist mir gerade eingefallen. Ja, mit der Straße bauen, ne? Mit der Straße bauen, genau. Ja. Irgendwas. Ja, sorry, can't das ist man nicht mehr. Can't drive that oder so, glaube ich einfach. Oder can't drive this. Und zwar, das haben wir dann auch so im Koop gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das im Singleplayer dann funktionieren soll eigentlich. Und zwar ging es darum, einer hat so ein Mini-Fahrzeug, wie so ein mit ferngesteuertes Fahrzeug, so ein Mini-Truck. Ja. Also Monster-Truck. Monster-Mini-Truck. In Mini gesteuert, genau. Und der andere hat die Strecke gebaut, parallel dazu. Ja. Und das funktioniert dann so, man kann schon mal ein bisschen vorbauen auf dem anderen Splitscreen. Ja. Und man kriegt auch immer zufällige Teile. Man kann die sich nicht aussuchen. Man kann die dann nur drehen und platzieren. So, natürlich sind irgendwann mal Kurven dabei oder sowas, wodurch man dann automatisch abkommt vom eigentlichen Weg. Also man versucht eigentlich, sich nur weiter nach Norden, nach oben zu bauen, den Weg weiterzuführen, geradeaus. Aber jetzt kommt eine scharfe Kurve. Genau. Da sind wir auf einmal rückwärts gefahren. Aber man kommt unweigerlich ganz schnell dazu, dass man echt aufpassen muss, also gerade als Bauer, wenn du Bauer bist. Dorfschönheiten. Die Dorfschönheiten. Dann musst du echt gucken, was hast du da gerade. Und das ist manchmal gar nicht so leicht zu sehen. Also prinzipiell ist es gut gemacht, so dass du relativ schnell auf den Blick erkennst, was ist das jetzt. Aber du musst trotzdem ein paar Sachen bedenken dabei. Ja. So, die manchmal nicht so auf der Hand liegen, so, aber da macht auch die Erfahrung alles aus, weil da gibt's zum Beispiel Rampen, auf denen wirst du beschleunigt, damit du drüber kommst, so, und wenn du da natürlich drüber fährst, fliegt derjenige natürlich ein paar Felder, das heißt, du brauchst eigentlich die nächsten 2 Felder danach gar nichts zu bauen, das habe ich aber jedes Mal auch vergessen, ja. In der Hektik, so, was, Hämmer? Hämmer, ja, stimmt, so, ist so schwingende auch, ja. Hämmer, dann jedes Mal immer mein Fehler, so eine Rampe, die immer hoch und runter fährt. Und ich habe die immer falsch gesetzt, so dass Peter immer wie vor eine Wand gefahren ist. Mhm. Super scheiße. Aber an der kann man trotzdem zur Not rechts vorbeifahren. Ja, sozusagen. Das ging nicht. Das Problem ist, die wird eben automatisch so angeboten, dass man die zur Seite bauen könnte. Ja, die Verrecker. So, wenn man da nicht dran denkt, die nochmal zu drehen, ich habe es auch mal vergessen, oder ich habe es 2 Mal gedreht, so falsch rum, ja. In der Hektik. Und dadurch fährt dann der andere sofort daneben. Und der Clou ist natürlich noch, dieser Mini-Monster-Truck, der darf nicht anhalten. Also der muss immer eine gewisse Grundgeschwindigkeit behalten, darf nicht zu langsam werden, sonst explodiert er einfach. Aus unerfindlichen Gründen. Es ist eine Bombe! Es ist die Bombe! Das ist wie in diesem Film hier. Kleiner nackte Kanone-Witz. Wie ist der Speed, der Film? Ja, genau. Da warst du auch so, gell? Ja, Keanu Reeves. Bus nicht anhalten. Na, so ähnlich ist es in dem Game auch. Ja. Es macht unheimlich Spaß. Also wir haben echt einen riesen Spaß gehabt und viel gelacht dabei auch. Das stimmt. Am Anfang war es ein bisschen komisch so, man musste erstmal reinkommen, aber dann hat das übelst gebockt und wir haben uns dann auch immer mehr abgesprochen. Weil gerade der Bauer, der das alles vorbaut, der sagt dann auch, pass auf, ich habe da jetzt eine Kurve gebaut. Ja, ich sehe sie schon. Nach der Kurve fährst du erstmal zwei Räder geradeaus. Ja. Und dann wieder links. Pass auf, du nimmst jetzt nicht das, was davor kommt, sondern links. Und dann, das Lustige ist auch, man kann sich auch mal stellen. Oh nein, Peter, du hast eine Leitplanke in meinen Weg gebaut. Ja, mir ging es ja auch manchmal so, da gab es so Bodenwellen und die hatten links und rechts Leitplanken. Das habe ich aber nicht gesehen in meiner Draufsicht. Und ich habe die immer meist gehabt nach einer Rechtskurve. Und dann habe ich die so platziert und dann war natürlich die Leitplanke im normalen Weg drin. Und Robert ist immer voll vor die Leitplanke gefahren. Ich habe das nicht gemerkt. Und dann ist das irgendwann so eskaliert so ein bisschen. Gell? Und da ist schon wieder eine Leitplanke. Oder dann hat man mal irgendwas falsch gebaut. Okay, Robert, ich habe jetzt nochmal nach links was weitergebaut. Ja. Na, geradezu was verbaut und dann so, ich baue hier links weiter, fahr jetzt links. Pass auf, da kommt Eis, da siehst du erstmal ganz schlecht. Und dann ist man manchmal auch gar nicht mehr weitergekommen, gell? Ja. Ja, super krass. Man hätte es wahrscheinlich auch so machen müssen, totale Crap-Teile hätte man einfach immer links, rechts daneben platzieren müssen, so ungefähr. Aber ob du die Zeit dafür hast, ja, hätte man mal probieren müssen. Einfach und immer warten, dass du geile Teile bekommst. Aber es wird auch das immer schwieriger, je weiter ja, du gekommen bist. Das Problem ist, du könntest ja langsam fahren. Also du kannst ja relativ langsam fahren. Ich habe es ja probiert. Aber da kommt halt auch mal mittendrin ein Beschleunigungsboost-Teil, wo du dann auf einmal 50 Meter nach vorne geboostet wirst. Genau, und dann sind auf einmal zwei Teile wieder weg, gell? Ja. Die du immer schnell übersprungen hast. Krass. Und dann hast du noch die Sprungschanzen natürlich mit dem Turbo. Da fließt du gleich mal 3-4 Felder weiter, also richtig. Total krass. Aber hat echt gebockt, das ist auch so ein schönes Multiplayer-Game. Auch Couch-Co-Op-Game auf jeden Fall. Ja, das macht Spaß. Hat richtig gebockt. Ja. Und am Schluss, da waren wir halt relativ lange in die Arena-Booth. Und dann haben wir zwischendurch noch mitgerichtet, ey, Lara Luft singt doch gerade. dann sind wir vor an der Bühne und dann hat Lara Luft noch gerade hier, The Dragonborn gesungen und dann war Ende. Die hat, glaube ich, auch noch 2 Lieder gesungen. Ja. Ja, vor allem, wir haben uns das extrem vorgenommen. Lara Luft, das müssen wir heute schaffen. Die müssen wir unbedingt hören. So, wenn die singt. Das müssen wir uns anhören. Und hatten diesen Termin die ganze Zeit auf dem Schirm. Und dann haben wir uns in der Indie Arena so verzockt. Ja. Also so viel Spaß gehabt. Das habt ihr jetzt auch gerade gemerkt. Also so viel geilen Kram gesehen. Und dann immer wieder gezockt, ausprobiert, dass wir total die Zeit vergessen haben. Und irgendwann, da standst du gerade an einem Game, das hast du gerade angefangen, das haben wir gar nicht mehr richtig geschafft anzufangen. Das wirkt ein bisschen wie Minecraft mit Survival in der Draufsicht, wo du dann irgendwelche Sachen abbauen konntest. Rundrum war Wasser, war wie so eine Insel mit 2 Bergen. War nur eine Höhle zum Wohnen. Und nebenbei haben wir so gemerkt, warte mal, die Musik ist gerade komisch. Da ist irgendwie auf der Bühne, was ist das gerade für Musik? Da singt doch gerade jemand so lieblich irgendwie. Das klingt gerade so wie aus einem Traum. So. Und dann sage ich so zu Robert, kann es sein, dass Lara schon singt? Aber voll vergessen. Und dann gucken wir auf die Uhr. Oh ja. Total verpasst. Und da sind wir noch schnell voran, wie Robert schon gesagt hat, machen wir nur noch The Dragonborn. Ja gut, das war auch das wichtigste Lied eigentlich. Dragonborn comes. Hat eigentlich nur noch hier Wolfenstorm gefehlt, aber sonst. Cyrillas Lied, nee, nicht Cyrillas Lied, Dingsbums Lied. Wisst schon. Priscilla. Priscilla's Song. Genau, da. The sky is long. Und, ja, dann sind wir da noch ein bisschen durchgegangen, da habe ich zu Peter noch gesagt, na, wollen wir nicht nochmal in die Annie, in die Otaku-Halle gehen? Da sagt Peter, ja, nur, machen wir. Und dann sind wir da lang gegangen und nochmal ein bisschen geguckt, wegen so ein bisschen Merch, da war es ja schon relativ leer, also es war echt, ja, so die letzte Stunde war echt leer. Es war kurz vor knapp. Und sind wir da nochmal hin, haben nochmal eine halbe Stunde dort abgehangen und dann, was ist da passiert? Da gab es dann noch so ein An- und Verkauf, sag ich mal, so in so einem Laden, wo man wirklich dann so ein bisschen Retro-Games auch so bekommen konnte und es ist eigentlich so eine geile Story, ey. Es ist schöner als keine Pflaume, nur die Liebe zählt. Ja. Es war so, wir haben so geguckt, ein paar Retro-Konsolen gesehen, so NES in 3 verschiedenen Varianten und andere Konsolen und Retro-Games wollten gerade hinlaufen und dann kommt von links nur so der Ruf, Peter? Oder ich weiß gar nicht mal, was er gesagt hat. Jedenfalls, ich wurde eindeutig identifiziert und angesprochen Und ich guck so nach links und wer spricht mich an, wer guckt mich an? Der Klassenkamerad, von dem ich neulich schon mal erzählt habe, ja, den ich auf der Gamescom getroffen habe. Super geil. Genau den ich getroffen habe, als ich Andy Strauß verfolgt habe mit Richard auf der Gamescom. Ja. Derjenige war jetzt dort auch wieder auf der Messe. Und man muss wieder sagen, wer hat uns zusammengeführt? Die Rocket Beans. Ja. Ja, eigentlich war es die Messe. Aber ich sage immer die Rocket Beans, weil es ist die schönere Love Story. Ja. Das Fanherz lacht viel mehr. Vor Freude. Und es war noch ein sehr lustiges Gespräch. Wir haben dann noch ein bisschen geschnackt und getalkt darüber, was das für ein Laden ist. Und haben dann festgestellt, dass es jetzt auch so eine relativ neu gegründete Firma ist, quasi hier nahe bei uns auch. Und dass sie so An- und Verkauf machen. So lokal, ja. Und Retro Games. Genau. Und auch andere Sachen. Also es waren noch Star Wars Figuren, ältere oder alte WWF Sachen. Als Wrestling, nicht World Wildlife Foundation. Mhm. Da haben wir uns natürlich die Karte auch mitgeben lassen. Das, ja. Das hat mir gut gefallen. Und die hatten auch echt geile Games. So Sachen. Ich glaube, so ein paar Perlen waren bestimmt schon weg. So ja. Über den Tag. Der hat nämlich auch gesagt, da war ordentlich was los. Da muss den ganzen Tag Remi Demi gewesen sein. Und Fabian Döhler, der muss ja auch da gewesen sein. Muss sogar zwischendurch ein Video gedreht, also in ihren... An dem Stand ein Video gedreht haben, ja. Für eine Instagram-Story. Instagram-Story, genau. Das hat er nämlich dann durch Zufall gesehen, da muss er gerade nicht da gewesen sein. Fabian Döhler, Wahnsinn. Das war schon wieder der Kracher. Den haben wir leider auch gar nicht gesehen. Schade, schade. Marmelade. Marmelade, Lady Marmelade. Ja. Cruel Lady Marmalade. Ja, und dann war eigentlich die Veranstaltung schon rum. Und wen haben wir getroffen beim Rausgehen? Ja, genau. Dann haben wir noch jemanden wieder getroffen, beziehungsweise noch mehrere Leute wieder getroffen. Und zwar haben wir die Digi-Ritter vom Blogpost vom Comic Park. Also ich habe sie wieder getroffen und Robert vor zwei Folgen. Von vor zwei Folgen, genau. Die Folge 25,5. Also haben zumindest ich hab mich aber TK auch, und ja, wie heißt der? Nee, Tai. Tai und TK nochmal wieder getroffen. Ja. Und fand man sehr lustig. Wir haben nochmal kurz gequatscht und sowas. Ja. Und war sehr schön. An dieser Stelle auch nochmal einen schönen Gruß. Ja, lieben Gruß. Die haben sich gefreut, dass Peter sie geküsst hat. Und ich habe mich auch nochmal bedankt, dass wir das Foto benutzen durften und so. Sie kannten mich ja noch nicht. Ja, genau. Und so. Das war echt schön, sich dann mal wieder zu treffen. So geht das, so kommt das, so läuft das, so schnell kann es gehen. Ja. Also, Ja. Weiter? Hä? Hast du noch was zu sagen? Hast du ein Problem? Hast du noch ein Problem? Reden weiter. Ja, dann reden weiter. Ne, das wolltest du jetzt noch was zum Zum Digi-Rittern? Nee. Ja. Ich würde nur noch sagen, dass es ein gelungener Tag war mit dir. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Dass es mir eine Ehre war und dass es mir Spaß gemacht hat und dass ich das auch toll fand, dass es nicht zu voll war und eigentlich alles, was wir uns vorgenommen hatten. Okay, Lara Luft, sagen wir mal halb. Ja, Lara. Aber wir haben uns eigentlich alles, was wir uns vorgenommen haben, haben wir eigentlich geschafft. Aber wir haben Lara dreimal gesehen. Ja. Einmal ist er an uns vorbeigelaufen, dann ist er nochmal an uns vorbeigelaufen und dann hat sie gesungen. Genau, und ist weggelaufen. Sie hat uns gesehen. Soll uns das was sagen? Ja. Ist das ein Zeichen? Will Lara Luft nicht ihre größten Fans sehen? Ich bin nicht ihr größter Fan. Das klingt schon wie so Enthüllungsjournalismus. Ja. Hasst Lara Luft ihre Fans? Morgen steht's in der Bild. Ja. Nein, Quatsch. Lara Luft ist super. In der Mac. Ich finde immer, die könnte auch Lara Soft heißen. Ja, findest du? Wegen Software und sowas. Okay. Ich finde, die sieht immer so weich aus. Okay. Das Gefühl, wenn du die jetzt antippen würdest, das wär wie so ein Kissen. Also wenn du über die Wange... Ich glaube, dafür ist sie nicht fest genug. Und dann würde das so wuppel, wupp, wupp. Also wisst schon, was ich meine? Wubbelobbedobbedob. Genau. Wie so ein Wackelpudding. Ja. Aber coole Cosplays haben wir. Straffer Wackelpudding. Coole Cosplays haben wir noch gesehen. Mhm. War sehr interessant. Hier Geralt. Stimmt, More Cosplay. More Cosplay haben wir noch war gesehen. Das war cool. So ganz viele Leute, die verkleidet waren, das fand ich immer richtig nice. Mhm. Und Saitama haben wir auch gesehen. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich ein Saitama Cosplay gesehen habe von One Punch Man. One Punch! Ja, man hat wirklich viel gesehen. Also viele Siris habe ich auch gesehen. Ziris meine ich. Nicht Siris. Also viele Handys habe ich auch gesehen. Geil. Aber viele Ziris habe ich auch gesehen von The Witcher. Ein paar Sachen von My Hero Academia. Ja. Nee, Academia habe ich neulich gehört, wird das eigentlich ausgesprochen. Ich sag Academia. Police Academia. Genau. Oh, ich war in der falschen Tonlage. Meine Trompete war nicht richtig gestimmt. Meine Leute, das war auch mal eine Idee. Das war auch mal eine Idee. Der große Police Academy Podcast. Mahoney! Geil, Tackleberry ist ja leider schon tot. Weißt du übrigens, dass der Schauspieler von Mahoney letztens angekündigt hat, dass er einen neuen Film drehen wollen? Meinst du? Police Academy 9. Findest du? Habe ich schon erzählt? Nein, hast du nicht erzählt. Aber auf jeden Fall Police Academy 8 in der Mache. Krass. Leider ist David Graff schon tot. Tackleberry. Tackleberry ist der geilste mit den riesen Wumm. Der ist immer der geilste. Was soll ich Ihnen zum Trinken bringen? Milch mit Eis. Ja, der ist cool. Der ist cool gewesen. Ja, also ich bin jetzt richtig ausgelaugt eigentlich, ehrlich gesagt. Ja. Wir haben eigentlich alles richtig gut besprochen, finde ich. Leute, zieht euch mal, echt, gibt Indie-Titel mehr eine Chance, finde ich. Also es hat heute wieder, dieses Erlebnis hat heute wieder gezeigt, dass man sich eigentlich zu wenig Zeit dafür nimmt. Und so manch eine Perle für einen echt guten Preis da verpassen kann. Einfach. Und besucht euch mal wieder gegenseitig ein bisschen mehr zu Hause und spielt mal ein bisschen Couch-Koop. Auf jeden Fall. Und die Mac hat mir, wie gesagt, auch nochmal gezeigt. Mac! Hat mir gezeigt, dass das war echt ein cooles Konzept, wie gesagt, und dass, dass so eine Messe nicht immer so einen Überlauf bedeuten muss von Leuten, sag ich mal. Ja. Also es war wirklich super cool eigentlich. Also ich fand es echt super erträglich. Also das war, ich sag mal, zu viele Menschen wird auch irgendwann anstrengend einfach. Irgendwann bist du wirklich einfach genervt von den Massen und dieses Durchdringen und sowas. Auf der EGX in Berlin soll das ja auch cool gewesen sein. So. Ja, war alles ein bisschen kleiner, limitierte Tickets. Familiär. Ne? Und ähnlich haben sie das bei der Mac auch angegangen, so wie ich das verstanden habe. Also es muss auch limitiert gewesen sein. Und das finde ich ein cooles Konzept und ich glaube, das kann auch ein Konzept der Zukunft werden, denke ich mir. Weil irgendwann haben die Leute auch die Schnauze voll von überlaufenden Messen, die immer größer, enger werden. Nach dem Motto lauter, höher, weiter. Profit. Ne? Mehr ist es nicht, Peter. Leider. Das ist, meine, ich kann das auch verstehen, dass die großen Publisher sagen, natürlich, ja, was habt ihr für einen Zulauf auf den Messen und sowas? Lohnt sich das für uns? Die müssen natürlich, das ist Marktwirtschaft, gell? Na klar. Freie Marktwirtschaft. Und die müssen natürlich zusehen, ihr Game an den Mann zu bringen. So, aber die haben natürlich auch auf anderer Seite wieder Interesse dran, dass die Leute mit einem guten Gefühl rausgehen. Und ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich 4 Stunden auf ein Game warte, in der Schlange, oder mir überlegen muss, wo stehe ich mich überhaupt an? Hat es überhaupt einen Sinn, mich da anzustellen? Habt ihr überhaupt Bock drauf, 2-3 Stunden oder zu warten, ein Game anspielen zu können? Das ist für mich Die halbe bescheuert. Stunde für Pokémon war mir ja schon zu lange. Ja, so, genau. Denkst du, da stelle ich mich irgendwo 4 Stunden rein? Ja. Das ist ein Beispiel. Ist sicherlich bescheuert. Denkt nicht jeder so. Andere Leute denken sich auch, ja, ich bin jetzt hier einmal, ich habe die Zeit mitgebracht. Ja. Aber ich muss das Na nicht gut, haben. Wenn du auch 3 Tage am Stück gehst, dann... ist das nochmal was anderes, gell? Aber wenn da halt nur ein Tag, wie wir... Ich finde, das hat doch vollkommen ausgereicht. Ja, aber da schaffst du auch nicht viel, finde ich, in 3 Tagen. Also, zumal wenn du dir jetzt, wie wir, mal das ganze Gelände angucken willst und sowas, und dann musst du jetzt sehen, die 2 Hallen, wir sind da 2-3 Mal durchgelaufen, aber du konntest jetzt, wir hatten jetzt auch nicht die Zeit, sag ich mal, durch unseren Terminplan. Durch unsere Termine, die wir noch vorhatten oder was wir uns vorgenommen hatten. Ja. Er hat so gar nicht die Zeit. Wir haben die Indie-Games gar nicht alle geschafft zum Beispiel. Nee. So. Das heißt, es gibt eigentlich so viel zu sehen und zu testen eigentlich, was du teilweise auch gar nicht schaffen kannst, sag ich mal, in einem Tag. Schon bei so einer kleineren Messe, die schon nicht so überlaufen ist, wo du wirklich die Möglichkeit hast, auch zu spielen. So. Und das musst du dir vorstellen, in den Ausmaßen von Gamescom, mit Games, wo dann viel mehr Leute anstehen und hast ganz andere Games, nochmal ganz andere Premium-Games und sowas rumstehen, die da der nächste AAA-Teil werden sollen und Bestseller werden sollen und die Marke ganz nach oben führen sollen oder den Publisher. Und das ist eben so eine Sache. Das ist eben ein Riesenunterschied. Ja. Ja. Aber mir persönlich gefällt das Konzept viel besser. Ja, finde ich auch. Also ich kann es nicht anders einschätzen. Ich habe einfach die Gamescom-Erfahrung noch nicht gemacht. Aber das ist für mich der einzige Grund, warum ich nicht zur Gamescom fahre, weil es zu voll ist und das geht mir auf den Sack. Hm. Das muss ich nicht mehr haben. Wisse, wir gehen auch auf die 40 zu. Hm. Nee, auf der 30. Aber ich meine, ist auch mal gut. Ja, gehst du auf die 50 zu. Dauert noch ein bisschen länger. Ja, ja. Nee, ganz tolles Ding. Also ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal, wenn geht. Auf jeden Fall. Ich bin da auch wieder voll dabei. Natürlich für uns die größten Highlights. Was waren deine Highlights der Messe, Robert? Dass wir endlich wieder gehen durften. Nein, also ich kann mich gar nicht entscheiden. Also es war diese tollen Eindrücke in der Indie Arena Booth, war ganz toll. Die Rocket Beans, Wahnsinn. Mhm. Ja, so mal die Hand geschüttelt. Einfach stark, ja. Die Stimmung, ja, die Menschen rundrum, man hat mit dem mal kurz 2-3 Worte gewechselt in der Schlange, mit dem mal kurz, man hat sich mal, weiß ich nicht, einen dummen Spruch, mal gelacht, irgendwie sich unter die Arme gegriffen, alle total freundlich, wenn man mal an jemanden angestoßen ist, sorry, tut mir leid, und alles easy und alles locker, und das ist sowas, dieses positive Community-Gefühl, ist es eigentlich, was mich immer wieder an sowas begeistert. Ja, ja. Das hast du auf jeden Fall auch gehabt. Bei mir auf jeden Fall. Die Rocket Beans. Also, klar, wie du eigentlich sagst, der ganze Tag war voller Highlights. Man kann sich gar nicht so richtig entscheiden. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, okay. Peter Smith war auch geil. Ja, das war auch geil. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, was war jetzt mein absoluter Highlight, sind natürlich Rocket Beans, das wird wahrscheinlich immer so sein. Ja. Und gaming-mäßig, wenn ich jetzt ein Spiel rauspicken müsste, wahrscheinlich Monster Boy. Ja, das ist geil. Das ist ungerecht den Indie-Games gegenüber und allen anderen Games, die wir nicht angespielt haben und sowas. Oder wo man nicht so mit klar gekommen ist, weil natürlich Monster Boy viel einfachen Einstieg hat, eine viel niedrigere Hürde hat, sag ich mal. Ja. Aber das hat mich ja, weil das halt nicht so konzeptmäßig schon eher more of the same ist. Hm? Die anderen haben halt auch mal Konzepte, die ein bisschen abweichen. Genau. Also Monster Hunter kann man da schlecht mit vergleichen. Gerade wenn du es noch nie gespielt hast. Ja, also Monster Boy. War, glaube ich, mein Highlight. Ja. Gaming-technisch. Aber wie Robert schon gesagt hat, also der ganze Tag war an sich einfach. Ja, die Stimmung. Einfach eine Ruge. Ein Highlight. Geil. Ist immer ein Highlight, wenn ich mit Robert unterwegs bin. Ja, ein Highlight. Auf jeden Fall. Richtig nice. Leute, ich bin jetzt ganz schön groggy. Mhm. Krogmann. Ich bin der Krogmeister. Okay, in diesem Sinne möchten wir uns bei euch bedanken fürs Zuhören. Ja, danke fürs Zuhören. Also ist doch nicht so eine kurze Folge geworden, wie ich eigentlich dachte. 1,5 Stunden ungefähr schaffen wir. Vermutlich 1:20, 1:15. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Hm? Oder nicht? Ja, ich glaube ein bisschen mehr. Ja, na? Ist doch aber gut. Das ist doch schön. Wir haben drüber geredet. Das ist doch super. Gut, ja. Ihr merkt, jetzt kommen nur noch Worthülsen. Ich freue mich jetzt. Ich mich auch. Der Tag ist durch. Wahnsinn. Aber es hat sich gelohnt, von vorn bis hinten. Auf jeden Fall. Anstrengend, aber toll. Also kannst du dir vorstellen, wie das für so einen Messeaussteller ist, ey. Ja, vor allem das über 3 Tage, gell? Ja. Das ist auch ein Pensum. Ja. Ja. Okay, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dankeschön. Vielen Dankeschön. Eine sehr schöne Massage. Sehr schöne Massage. Du hast auch eine sehr schöne Mustache. Jedenfalls, in diesem Sinne, kämmt eure Mustache. Ja, auf jeden Fall. Und nehmt euch vielleicht fürs nächste Mal die Mac mit vor. Nee, wobei geht lieber nicht, damit wir gehen können. Ja. Geht lieber nicht, damit wir gehen können. Wir gehen für euch. Genau, das ist unser Service. Genau. Nehmt es als Serviceleistung wahr. Und deswegen braucht ihr nicht mehr zu gehen. Weil wir ja schon gehen. Genau. Das ist wie ein Botendienst. Aber wo gehen? Dienstleistung. Es wird Zeit fürs Nachhausegehen. Ja, wir gehen jetzt auch. Ich muss sonst gehen. Gehen. Es hat keinen Zweck. Es reicht jetzt mit der Mac. Yeah! Okay. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht ein schönes Meckerchen, falls ihr jetzt ins Bett geht. Ich hab das Gefühl, wir sind back, Junge. Auf jeden Fall. Von der Mac. Von der Mac. Nee, wir sind wirklich back. Nach diesen letzte Folge war schon so geiler Flow zwischen uns und diese Folge ist auch nochmal richtig geil geworden. Danke dir, Peter. Ich danke dir auch. Entschuldigung, ich muss gerade lachen. Du hast eine sehr schöne Moustache. Du hast eine sehr schöne Moustache. Sehr schöne Moustache. Und ihr da draußen, soll ich euch was sagen? Ihr habt auch eine sehr schöne Moustache. Aber nicht so schön wie Wunderbart. Wunderbart. Okay, macht's gut, Leute. Ciao.